In der Kirche mit der Franz Kafka-Uhr, ohne Zeiger, mit Strichen drauf nur, liest ein Blinder einem tauben Struwwelpeter vor, hinter dreifach verriegelter Türe. Und der Wächter mit dem Schlüsselbund hält sich im Ernst für so etwas wie ein Genie, weil er Auswege pulverisiert und verkauft gegen Klaustrophobie. Ich weiß es. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Hey, hallo. Ja, ich glaube, Hurra, der Rätsel-Content ist heute nicht ganz so schwer. Zumal die Fremdsprache, aus der ich es übersetzt habe, ja, nicht ganz so weit hergeholt ist. Ja, heute müssen wir halt mal zu dritt wuppen. Aber das wird schon. Oder bin ich ja, ganz alleine? heute ist irgendwie Neujahr, aber ansonsten weiß ich nicht, ob irgendein Tag ist. Oh ja, stimmt, es ist heute irgendein Tag. Da hätte man ja mal So. echt mal, also verdammt. Ist heute nicht Italientag? Keine Ahnung, progressive Kopfschmerzen-Tag, oder? Also, wir sind heute nur im Schreckbetrieb. Solange wir nicht im Steckbetrieb sind. No. Oder im Schneckbetrieb. Oh, im Schneckbetrieb. Ach, guck mal, der Preis ist im Chat. Welttag der Träume ist heute. Danke, Preis. Und unsere Träume, die sollten wir ziemlich schnell begraben und zur Realität zurückkommen. Okay, Windows sagt Internationaler Tag der Flüsse. Wir grüßen die Donau, die Moldau und was da sonst noch so fließt. Aber das mit den Texten müssen die Zuschauer raten, oder was, ja? Das kann jeder raten, aber wir sollten es ja Raten. nicht verraten für die, die uns später hören. Naja. Ja, du kannst, musst, darfst dann nicht einfach rausplaudern. Gut, dann mache ich das mal nicht. Na, mach doch, komm. Diesmal darfst du. Nee, mache ich jetzt nicht. Ist aber Gibt ja auch ein nicht. gutes Lied, finde ich. Immer noch. Auch wenn man, das war ja mal sehr auf die Rechten in Deutschland projiziert, aber was in dem Text steht, geht halt genauso gut mit Faschisten jeder Couleur. Apropos Sittenpolizei. Sagt der Dieringer, eine Sittenpolizei mag es in Ländern wie dem Iran leider geben, hoffentlich nicht mehr lange. In einer freiheitlichen Demokratie gehört die ideologisch-moralische Belehrung der Bürger jedenfalls nicht zu den Aufgaben der Polizei, weil die nämlich geschrieben haben, kein Wiesenschmankerl, Polizei München, zwischen den Liedern der Bands wird in den Zelten jedes Mal ein Frauenname skandiert. Oh. Es ist nicht Rosi. Und das ist auch nicht, wie hieß diese immer auf den Festivals immer gerufen haben. Esi, weiß nicht. Esi, hol ihn mit meinem Traktor ab. Haben die nicht immer Nee. Nee, es gab mal irgend so ein Running Gag von irgendwo bei irgendeinem Festival, hat irgendwer seine Freundin gesucht oder so und immer den Namen gerufen und das hat sich dann zum Running Gag irgendwie entwickelt. War das vielleicht Elke? Nee, ich glaube Claudia. nicht. Ich glaube so ähnlich, aber nicht Elke. Claudia ist tot. Ja, und dann sagen sie noch, say no to sexism. Sollen sie Nur jetzt ja heißt ja. jedes Das zweite Mal. hab ich vorhin schon nicht verstanden, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Was hat nur ja heißt ja wirklich mit Laila zu tun? Ja, ist ja, oh mein Gott. Ja, du hast nicht alle Leute in dem Zelt gefragt, ob sie auch damit einverstanden sind, das Wort Laila zu hören. Vielleicht. Ich hoffe es, aber nee, es wird wahrscheinlich dümmer sein als das. Ich glaube, das ist ein ganz ernsthafter Bezug zu dem Text, zu dem Liedtext. Aber ich kenne den nicht so genau. Ja, aber da in dem Refrain, den ich gesehen habe, da heißt es ja, die Puffmama heißt Laila und die wird ja jetzt nicht prostituiert, sondern die prostituiert ja normalerweise, oder? Habe ich da was falsch verstanden? Da ist was dran, wenn das so ist. Ist Say no to sexism. Say no to sexism. Ja, Polizei München, machen wir. Wenn wir ihn treffen, sagen wir ihm, nee, geh weg. Man steigt am Bahnhof in den Sexismus ein. Wenn Sie in den Bahnhof, am Münchner Flughafen, den Sexismus, dann ist der. Sexismus und Ledertrausers. Was? Was rausgeflogen? Was? Ja. Wie gesagt. Gemutet. Sexismus in Lederhosen, ja. Am Haus gerutscht. In der Lederhose wird geathert, ja, könnte der Film heißen. Auf der Alm, da gibt's kein Pock. Da könnte man so eine Filmreihe machen. Ja, und es gab ja diese Dokumenta, da gab es jetzt auch eine Dokumentation von der ARD über den Antisemitismus-Skandal, die ich mir auch die Woche über angeschaut habe, habe ich jetzt hier aber nicht dabei. War natürlich relativ beschwichtigend. Man hat das da gelobt, was für ein tolles Konzept man hatte, wo irgendwie jeder Künstler noch drei andere Künstler einladen durfte oder so. Und hinterher wollte dann keiner verantwortlich sein für nichts, weil der so ein tolles Konzept hatte. Das ist dann mein Takeaway gewesen davon. Und was es da auch ringsherum gab, war diese Geschichte hier, die allerdings als Demonstration quasi gemacht wurde. Und da wollte man auf Homophobie in islamischen Ländern aufmerksam machen. Und da gab es dann erstmal diese Antwort hier. Na. Nämlich. Toll, ist das dich wieder. Von der Stadt oder ist das von der Dokumenta? Nee, von der Stadt, wegen, weil es ja eine. Ist ja. Als Demonstration. Und dann schreiben die hier, aufgrund der Anmeldung der sowieso GmbH, vertreten durch sie als Geschäftsführer und so weiter, die Versammlung LGBT-Rechte islamischer Antisemitismus auf der Wiese des Friedrichsplatzes oder einer alternativen Wiese. Lasse ich Ihnen gegenüber nachstehende Verfügung, die angemeldete Veranstaltung, bla bla bla, wird hiermit verboten. Dieses Verbot gilt zugleich für jede andere Ersatzversammlung unter freiem Himmel, für jeden ersatzweisen Aufzug unter freiem Himmel. Also mit anderen Worten, egal was Sie tun oder was Sie jemand anders noch tun lassen wollen oder so. Es ist verboten, dreifach verboten, hundertfach verboten, tausendfach verboten. LGBT-Rechte, islamischer Antisemitismus, verboten, verboten, extra verboten. Also ist natürlich nicht bestehen geblieben, aber ist natürlich schon krass überhaupt, dass das halt nicht geht, ne? Weil anderswo, da muss man Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um irgendwelche Fußballstadien anzustrahlen oder was weiß ich nicht was, um den dämlichen Deutschen zu sagen, dass Vielfalt gut ist. Was die ja sowieso nicht bezweifeln. Und hier, da wollte man mal auf wirkliche Missstände aufmerksam machen und das ist dann böse und muss verboten werden. Ja, das sorgt für Unruhen, ne? Das sorgt für Unfrieden oder so. Wahrscheinlich ist das das Argument. Ja, kann gut sein. Stand da zwar so nicht drin, aber könnte ich mir gut vorstellen, war ja kein Argument angegeben. Hieß ja nur, bitte nehmen Sie zur Kenntnis, das ist verboten, verboten. Oh ja. Ja, und dann gab es ja diese Sache im Iran, wo da die 22-jährige Mahsa Amini umgekommen ist, getötet wurde. Angeblich, weil sie ihr Kopftuch nicht getragen hat. Und jetzt gibt es da ja Proteste und hier beim Cicero durften sich ein paar Leute dazu äußern. Und ja, könnt ihr euch durchlesen, ist natürlich alles ein bisschen emotional geschrieben, kann man auch verstehen, aber müssen wir jetzt nicht durchlesen. Ich fand es nur gut, dass sie dieses mit der Islamophobie ganz klar da ansprechen, weil das ist ja schon lange so ein Ding, was immer stärker wird, dass man uns erzählen will, so, das ist alles irrationale Angst nur, ne? Oder so eine Art von Rassismus, wenn man das nicht toll findet mit den Kopftüchern. Und jetzt hat man hier halt wieder so einen Fall, wo es eigentlich relativ klar ist, dass es halt nicht so easy ist und nichts mit Vielfalt und wir haben uns alle lieb und so zu tun hat, sondern ganz im Gegenteil. Und Feminismus und so. Ja, hat sich wieder viel verändert im Iran auch, oder? Und es ist ja auch nicht viel los, ne? Also hier war im Cicero halt eben, aber so bei den Öffentlich-Rechtlichen, da gab es nur dieses Ding, das habe ich jetzt auch nicht dabei. Da hat irgendwer auf der Facebook-Seite vom ZDF das kommentiert, dass sie sich doch dazu mal äußern sollen und die haben dann irgendwie geschrieben, dass das wohl darauf hindeuten würde, dass das wegen dem Kopftuch wäre, aber trotzdem dürfte man natürlich nicht islamophob werden oder so. Also wieder dieses Ding von wegen, ja, das mag ja auch irgendwie ein Problem sein, aber das Problem, das eigentliche Problem ist natürlich, dass wir die Leute alle nicht zu schätzen wissen, die tollen Leute. Ach so. Und unglaublich rassistisch und böse sind. Also so haben sie es natürlich nicht geschrieben, aber das, darauf läuft es halt hinaus. Genau, und auch der Herr Weißenburger von der Taz nimmt die Geschehnisse im Iran zum Anlass, eine seiner beliebten Kolumnen zu schreiben. Er entwickelt sich zu einem ganz guten Ersatz, finde ich. Nicht ganz so banal wie Hengame, aber... die verbrennen die Kopftücher auf der Straße, sie fordern Freiheit, manche schneiden sich die Haare ab, sie demonstrieren Macht über den eigenen Körper, einen Körper, auf den die Diktatur zugreifen will, den der Staat zur Bedrohung erklärt und konfisziert hat, um ihn zu verhüllen oder ihn zu verprügeln. Und das Wiedereinfordern dieser Körper ist Revolution. Die Männer Russlands wollen ihren Körper retten. Sie fürchten, als Brennstoff für den Krieg verwendet zu werden. Sie demonstrieren im ganzen Land. Tausende sind festgenommen. Viele versuchen zu fliehen. Flüge in visafreie Länder sind für Tage ausgebucht. Geschlecht ist Funktionszuweisung an den Körper. Oh, meine Güte. Der männliche Körper ist Held und er ist Feind. Er muss einen Blick auf die Landkarte werfen. Auf dieser Seite der Front ist der Held. Er rettet, stirbt. Auf jener Seite ist der Feind, der Aggressor. Damit der Krieg Bedeutung hat, damit das Regime einen Grund hat zu existieren. Der weibliche Körper ist der Aggressor. Jetzt geht das mit den Chinesen schon wieder los. Ist ja nicht zu glauben. Der weibliche Körper ist Aggressor von innen. Die moralische Gefahr, die sexuelle Versuchung, die es zu verstecken gilt, vor der es zu retten gilt. Damit das Regime hat einen Grund hat zu existieren. Geschlecht ist Verwendungszweck. Queere Körper sind nicht verwendbar. Deshalb sind sie abscheulich. Weil sie sich innen- und außenpolitischen Funktionszuweisungen entziehen. Sie dürfte es gar nicht geben, deswegen darf man sie zerstören. Ach nein, sie haben Rechte, dann sind sie stattdessen Bedrohungen für Kinder, müssen reguliert und versteckt werden. Indes sind sie Mysterien, Zauberspiegel für die Träume und Albträume derer, die sie betrachten. Sie sind Lustobjekt und Jagdwild. Nie weiß man vorher, welches von beiden. Das Wiedereinfordern von Körpern ist Revolution. Revolution geschieht aus Not. Nummer kleiner hat das nicht gehabt. So. Und dann geht er halt noch auf diesen Anschlag in Münster oder diesen Mord in Münster ein, wo dieser Transmann dazwischen gegangen ist und dann durch den Schlag getötet wurde, beziehungsweise den Sturz danach, sagt er dann, die Deutschen nahmen die Körper der Täter, junge Menschen, Kinder und schleiften sie auf den Seziertisch der Weltgeschichte, sammelten Indizien, Namen, Kulturen, Hautfarben. Verwendungszweck zugewiesen, Aggressor von außen. Sie warfen die Körper weg, die der Täter und der Opfer. Die meisten wendeten sich anderen zu, einige nagen immer noch an den Knochen. Sag mal, Peter, ist alles in Ordnung? Weil Sonst poste doch vielleicht einfach ein Foto, auf dem Hilfe steht, das nächste Mal auf deinem Twitter-Account oder hier in einer Kolumne, dann kann man dir... Die Körper haben wir weggeworfen von den Tätern und was? Was? Was? Also viel mehr als nochmal was zu sagen, bleibt mir nicht. Und sein Chefred fand's gut. Dann kommt Samuel L. Jackson und er schießt mich. Deswegen will ich das nicht riskieren. Also Peter, nächstes Mal bitte einen Text mit Zusammenhang und stringenter Aussage. Das hier ist ja völliges Wolkenkuck sein. Ja, was bringt das, ne, solche Texte? Hier haben wir einen Text von Julie Bindel. Mermaids is a threat to gay rights. Da geht es um Mermaids. Das ist eine wohltätige Veranstaltung, eine wohltätige Vereinigung hier. Chris, kannst du den Abonnentenmodus einschalten? Ja, ich kann mal gucken, wo das geht. Ich habe das letzte Woche gemacht. Ich müsste gucken, weil das nervt mich ohne Ende, wenn ich hier ständig die Scheiße. Ja. Ich schau mal. Danke. Ja, und sie sagt hier, sie engagiert sich seit 40 Jahren, die Julie Bindel, gegen Homophobie. Und sie hat noch nie irgend sowas gesehen, weil diese Mermaids, diese wohltätige Gesellschaft für Gender-Varianten und Transgender-Jugendliche, hat jetzt die LGB Alliance verklagt. Sie sagen, dadurch, dass die halt das T nicht drin haben und damit die Transgender ausschließen, verlieren die ihre Wohltätigkeit. Also praktisch das, was man hier unseren e.V. in Deutschland, den eingetragenen Verein, den man nur kriegt, wenn man gemeinnützig ist. Und die sagen halt, weil die sich nur für LG und B engagieren und damit T halt praktisch feindlich gegenüberstehen, sind sie nicht gemeinnützig, sondern sind halt eine aggressive, böse Vereinigung, die halt gegen die Rechte von Transmenschen kämpft. Die LGB Alliance ist halt gerade aus dem Grund zusammengetreten, zu sagen, wir wollen jetzt diese Vorherrschaft und diese neue Transorthodoxie halt nicht mittragen. Dieses Geschrei, jeder, der euch kritisiert, ist sofort ein TERF, und dieses ganze aggressive und ja, in meinen Augen auch dumme Gehabe, dass man halt irgendwie Leute, wir hatten ja gerade letztens das mit dem Baseballschläger und diesem ganzen Unsinn. Ja, und Julie Bindel fragt ganz zu Recht in dem Artikel auch, wie kann es sein, dass man sagt, das ist keine gemeinnützige Geschichte, wenn man sich für halt lesbische und schwule Rechte einsetzt. Natürlich ist das gemeinnützig. Und was ist das auch für ein unsinniger, also es gibt ja für alles Vereine, ja, die für die Dackelzucht gibt es wahrscheinlich eingetragene Vereine. Und gemeinnützige Vereine, die sich darum kümmern. Und dann kommen dann die Labrador-Züchter und sagen, aber das ist voll ungerecht, weil es die Labradore athert. Oder wo kommen wir dann hin? Ja, also kann ja sicher jeder selber noch entscheiden, welche Gruppe er in seiner Freizeit fördern möchte oder mit seinem Geld. Ja, aber wie gesagt, diese Mermaids sind halt wirklich vor den Kadi gezogen damit. Und dahinter steht halt noch das LGBT-Konsortium, was ich auch wieder ein viel, viel Orwellscher kann man sich das ja gar nicht mehr ausdenken. Das LGBT-Konsortium vertritt über 500 LGBTQ-Plus-Gruppen. Und die sagen halt, jeder, der sich als Mann oder Frau identifiziert, ist Mann oder Frau und fertig. Also die haben da mit Haut und Haaren den Kram gefressen. Und machen halt da mit bei dieser Hexenjagd gegen die LGB Alliance. Und das ist ja genau das, was halt auch gerade die Aktivisten aus dieser Richtung sagen. Im Endeffekt ist dieser T-Trend halt eigentlich nur dazu da, um die gleichgeschlechtliche Anziehung irgendwie zu entfernen aus dem Bild. Ja, wenn du halt schwul bist, dann bist du in Wirklichkeit halt eine Frau. Wenn du lesbisch bist, bist du in Wirklichkeit ein Mann. Oder wie auch immer. Aber ja, wir sind mal gespannt, wie die Geschichte ausgeht. Diese Mermaids werfen halt auch der LGB Alliance zu, mit dem Grund gegründet zu worden zu sein, überhaupt nur um ihren Verein kaputt zu machen, praktisch. Also, grotesker geht's kaum. Also, als wenn man sich nicht noch aussuchen dürfte, welchem Cause man sich verschreibt, welchem Grund irgendwie, welcher Sache man seine Zeit widmet. Unglaublich. Ich gucke jetzt mal hier. Ja, schau mal, ich habe es Weil. nicht gefunden. Warte mal. Ganze, ich weiß ja nicht, was das nächste ist schon. War denn das hier? Man muss auf den. Das ist der letzte. Wo komme ich denn auf den Laufenden? Stream. In dem Ding selber, oder wie? Arbeiten. Du musst auch bearbeiten, anpassen und dann wer darf Nachrichten seinen Ah, okay. Abonnenten und wir stellen das mal auf 3 Stunden hier. Weil macht ja eh keinen Sinn. Wir haben ja letzte Woche gelernt, dass der blöde Bot sich sonst in ein paar Minuten wieder meldet. Tut mir leid für die Zuschauer, die gerade kein Abonnent sind, aber wir sind euch nicht böse, wenn ihr dann abonniert, dann könnt ihr nächste Woche entsprechend mitsprechen oder wenn diese China-Plage vorbei ist. Also noch 2 Wochen zusammenhalten und nicht sprechen im Chat, dann haben wir die Kurve Gebrochen, gebrochen. ja. Ich bin dafür, dass wir ganz China impfen. Und hier nicht sowas reinschreiben. Ja, in Hannover gibt es Bibliotheken. Und in diesen Bibliotheken passieren Dinge. In Zusammenarbeit mit dem Andersraum, den wir ja letzte Woche auch schon hatten, mit dieser Mahnwache für den Malte C. Und diese Woche ist dieses hier rumgegangen bei Twitter. Ich wusste das aber schon. Also dieses habe ich jetzt noch nicht gesehen gehabt, diese beiden Broschüren, aber dass es da irgendwie so Broschüren gibt, irgendwas mit Transkram und so in dieser Bibliothek. Das wusste ich wohl, das habe ich schon gesehen, weil die haben das auch bei sich da schon in dem Schaufenster liegen und brüsten sich ganz doll damit, wie wunderbar progressiv sie sind. Brüsten. Ja, ja genau. Darum geht es nämlich hier in diesen Broschüren. Einmal geht es darum, wie man seinen Penis versteckt. Und dann geht es darum, wie man sich seine Brüste versteckt. In diesen beiden Broschüren hier. Und das ist natürlich dann trans freundlich. Also für die Leute, die uns nur hören, wir sehen hier 2 kinderfreundlich gestaltete Broschüren, die einmal auf der einen steht, Baltis Binder-Broschüre, alles, was du über Binder wissen musst, und auf der anderen steht Tucking and Gaffs. Also als offensichtlich, aber der Text darunter ist Deutsch, soweit ich das von hier aus erkennen kann. Aber ja, das ist natürlich schön mit hippen Anglizismen gefüllt und die Überschriften sind jeweils in den Farben der Transflagge gehalten. Nur damit wir wissen, worüber wir reden. Ja, und auf der Broschüre vom Andersraum steht: Community heißt wir. Auch so bezeichnen. Wir und nicht ihr, ne? Den kann ich entgegensetzen, das stimmt nicht. Community heißt wir. Community heißt wir. Ja. Ja, ist doch Alle gut, dass die Kinder zusammen. schon wissen, wie man sich die Brüste wegbindet. Sonst finden die das Wahnsinn. beim Doktorspielen zufällig raus. Ja. Ja, das kann man natürlich nicht sagen, dass das jetzt Und unbedingt dann an werden sie schwanger. Kinder gerichtet ist, aber die könnten das natürlich auch mitnehmen. Ja. Also auf jeden Fall Minderjährige könnten das halt sich schnappen und da irgendwas mit anstellen. Und diese Geschichte mit dem Abbinden von irgendwas ist ja auch Geht nicht so auch ganz nicht ohne. anders. Also Eben. meistens ist es ja so, dass man so eine Körperteile nicht irgendwie einfach komprimieren sollte. Ja, und interessieren tut das an Jugendliche ab Pubertät oder was, wenn sich halt was bewegt und bemerkbar macht. Das hier ist so ein ganz widerlicher Text von. Ja. Moment, bevor wir dazu weitergehen, mir ist gerade noch eingefallen. Die Hatz hat da auch angefragt bei der, also die Hannoversche Allgemeine Zeitung, bei der Bibliotheksleitung, und die haben wohl gesagt, dass es bald auch eine Drag Queen Lesestunde bei denen gibt im November. Yeah. Ist das nicht schön? Okay. Was schreibt ihr denn so? Können wir da mit einem Live-Bericht vom Set? Naja, vielleicht schreiben sie sowas wie hier, also wo sich die Feminismus mit Doppel-S am Ende .de über die Christine Finke auslässt, die ja eigentlich eine Feministin ist, mit der sich auch der Bräuning immer angelegt hat. Und die hat sich auch massiv ausgesprochen gegen diese Trans-Geschichten, das Selbstbestimmungsrecht, glaube ich, hauptsächlich. Und wird hier beschimpft und niedergemacht für jeden Halbsatz, den sie irgendwie von sich gegeben hat, dass es nur so knattert. Ja. Und immer wieder wird dann so gesagt, ja, es wird behauptet, das Gesetz wäre nur ein trojanisches Pferd. Jo, genau, ne? Das stimmt halt auch. Da hat die Frau Finke dann eben auch mal recht, ne? Das ist einfach ein trojanisches Pferd, das sehe ich irgendwie eigentlich auch so. Habe ich dann auch im Kommentar immer noch mal reingeschrieben, aber ich glaube nicht, dass er veröffentlicht wird. Die sind eben nicht so offen, wie sie immer tun. Eine andere Meinung. Es ist wirklich das ganze Programm an widerlichen Argumenten. Wenn du was Besonderes rausgefunden hast, herzlichen Glückwunsch. Ich finde das alles ziemlich ätzend. Mhm. Also, es geht darum, alles halt niederzumachen und natürlich wieder zu sagen. Ja. Das kennen wir ja schon. Und überall was reinzulesen, in dem, was die Leute da so von sich geben, was da überhaupt nicht drin ist. Das ist ja hier dieser Zwischensatz, das Geile der Klammer. Nur zufällig im generischen Maskulinum oder vielleicht doch eher bewusst? Your passive aggression is showing. Ja, genau, sie sagt Befürworter oder was, und das ist dann, glaube ich, ja, ist halt nicht geändert, ne? Klar. Das muss ja Absicht sein, um den dann ja, Befürworter, ja. Oh, Hilfe, ja. Boshafte Absicht, der in Anführungsstrichen Befürworter. Wenn sie rein Frauenräume sagt, meint sie ausschließlich Cis-Frauen, für mich klingt das dabei wie die faschistische Reinheit, der biologische Essentialismus aus der Tarnmottenkiste. Tiefer unter der Latte durch konntest du nicht mehr. Also ja, das ist ja im Endeffekt das, was wir jetzt schon seit Wochen hören. Ne? Das ist eine Ideologie. Ne? Das sind Reaktionen. Alles wird zurechtgedreht und so. Aber die Scheiße, die die selber machen, das ist einfach nur nett sein zu den Leuten, Empathie haben, logisch. Menschenrechte. Überall was reinlesen, das ist Empathie haben. Nee, ich weiß nicht. Ja, mit den Schwachen, ne? Nicht mit den. Die Feministen sind jetzt Teil des Patriarchats, hast du noch nicht gehört. Wer Empathie hat, soll zum Arzt gehen oder so. Ja, wahrscheinlich. In Christine Finks Welt sind die Cis-Frauen offenbar allesamt von zarter Statur. Ja, genau. Also ich habe noch nie die Genitalien von anderen Personen auf öffentlichen Toiletten gesehen. Weder Penisse noch Vulven. Ja, dann ist doch alles schön. Meine Güte. Im Schwimmbad habe ich ja immer Einzelkabinen zum Umziehen benutzt. Hast du nie Schulschwimmen gehabt? Da kommen wir nachher noch zum Schulschwimmen. Ja, immer Einzelkabinen benutzt. So. Ja, wie kannst du deine Einzelkabine in diesen Zeiten, in so Quarantäne, das geht nicht. Du musst die mit jemandem teilen, weil wir haben nicht so viel Platz. Und ja, würde ich dann mal hören, was der Autor dann sagt, wenn wir ihm da halt jemanden beistellen, der sich da mit umkleiden muss. Wir haben Platz, aber in deiner Kabine vor allem. Ja. Ein Experte für Sexualstraftäter ist eben kein Experte für Rechte von Transpersonen. Was für ein Quatsch, ne? Was für ein Unsinn. Ne, ist er vielleicht nicht, aber es macht ihn auch nicht gerade zum Nicht-Experten oder so. Also. Ja, aber das ist doch auch wieder, so, das kennen wir doch. Von Udo Vetter, du bist nur eine Fischbiologin, weißt du? Was weißt du schon? Du kennst doch nur Fische. Genau. Ja. Und der Udo Vetter kennt nur Sexualstraftäter und sagt, dass die sich über sowas freuen. Das weiß der schon, ja. Blub, blub machen die wahrscheinlich und schlagen mit ihren Flossen. Ja, so ein beispielhaft für einen negativen Text, ne? Sowas von niedermachend. Kommt einem vor, als würde so ein Seelöwe neben einem herlaufen und immer wieder sagen, Frauenförderung, Frauenpreise und Stipendien, Frauensport und Frauenquoten sind damit in meinen Augen im Grunde hinfällig. Nein! So. Aber leider nicht, weil wir sie nicht mehr brauchen, sondern wir brauchen die aber nicht. Wir brauchen halt nicht wirklich, Frau Finke. Hineinidentifizieren ist 1A12-Sprech, genau. Hineinidentifizieren. Und es müssen weitere Scheine beantragt werden. Angel-, Jagd- und Waffenschein zum Beispiel. Wie kommen die darauf, dass Männer den Aufwand betreiben, den Namen und Personenstand zu ändern, um sich auf Frauenförderung, Frauenpreise und Stipendien zu bewerben? Tessa, ganz raus. Irgendwelche mittelmäßigen Schwimmer. Ja. Hier ist nichts Bekanntartiges. Das ist immer gut. Natürlich nicht. Das habe ich ja letztens, glaube ich, schon mal erzählt, wo ich jemand gesagt habe, hier, das geht so aber nicht mit den Transmännern in Frauenräumen. Und er dann, ja, aber da passiert doch nichts. Ich habe ihm dann einen Artikel geschickt und die Antwort war wirklich, ja, aber das war doch in Holland. So. Hauptsache, man hat irgendwas gesagt und muss nicht das mehr ist ja nachdenken, irre, aber hier. Das war in Holland. Das ist das typische TERF-Narrativ der in Anführungsstrichen gefährlichen Transfrauen und der in Anführungsstrichen harmlosen Transmänner. Was? In dieser Logik sind Männer schützenswerte Opfer der bösen Transmänner. Ja, genau, in dieser Logik. Ja, na, halt eigentlich Frauen, klar. Das biologische Weltbild lässt nichts anderes zu als böser Mann, arme Frau. Hallo, ich bin Biologist. Meine Ex ist eine Hexe. Und mein bester Kumpel ist ein absolut wunderbarer Typ. So, jetzt kommst du. Das ist nicht das biologistische, das ist das feministische Weltbild, was sie ja überall vertreten. Und hier sagen sie ja quasi, dadurch, dass die Leute sagen, Männer würden das ausnutzen, sagen die, dass Männer schützenswerte Opfer sind, oder was? Nee. Ihr sagt das. Weil ihr sagt, dass diese Transmänner, sprich die Frauen, die biologischen, dass die harmlos sind, was sie ja auch sind. Also nicht sich selber gegenüber tun die so einiges. Das ist ja da auch das Problem. Aber auch der Glaube, dass niemand das irgendwie missbrauchen wird. Ich meine, haben die schon mal überlegt, wie YouTube und solche Sachen funktionieren? Diese ganzen, ich fress Tide Pods und was weiß ich Sachen? Ich meine, allein diese Prankerei und dieses Machen und Tun, dafür machen die Leute Sachen, die weitaus gefährlicher, anstrengender und schädlicher sind, als seinen Namen ändern zu lassen. Das Ende hatte ich schon gelesen. PS, ich bin seit 1995 auf dem Bi und schon auf etlichen CSDs mitgelaufen, sagt die Frau Finke. Und dazu sagen sie hier, warum sie das hinterher schreibt, bleibt mir ein Rätsel. Naja, weil ihr doch immer diese Scheiße so viel Wert legt, wer da Teil von was von ihre sexuelle ist. Orientierung zu sagen. Was hat ihre sexuelle Orientierung mit Stimmungsmacher zu tun, ja. Und dann auch der letzte Satz, den muss man sich auf der Zunge vergehen. Schreibt mir eure Mutmaßungen gerne in die Kommentare. Hehe. Ihr wisst ganz genau, was passiert, wenn man über genau diese Leute irgendwelche Mutmaßungen anstellt, ne? Also das ist schon System Donald Fonso-artig, was hier passiert. Hehe, ist aber gut. Ja. Und was hat ihre sexuelle, was hat eure sexuelle Orientierung mit unserer Gesellschaft zu tun? Erklärt's mir. Hehe. Hehe. Hehe. Oh, Rufmordkampagne, schön. Genau, und es geht immer noch ums Trans-Thema. So. Das ist hier eine Sache, die ist schon länger gegessen, aber jetzt vor einer Woche erst hier durch diesen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen weiter bekannt geworden, und zwar an der Universität Lüneburg. Da gab es eine Wirtschaftsjuristin, und die hat einen Vortrag halten wollen über, warum das wichtig ist, zu unterscheiden zwischen Männern und Frauen. Warum die körperliche Unterscheidung von Männern und Frauen im internationalen Recht wichtig sei. Nämlich deshalb, weil Ausbeutung, Unterdrückung oder Benachteiligung von Frauen sonst nicht darstellbar wären. Und naja, da hätte ja, also hat sie da nicht schon damit gerechnet, dass das viral geht? So ein bisschen, ja. Naja, das ist. Ich meine, im heutigen Klima ist das doch eigentlich schon. Ach so, sie hat nur einen Twitter-Thread auch gemacht. Das war gar nicht mal ein Vortrag. Und mit dem Vortrag, der wurde... Ja, aber Twitter-Thread ist ja viel gefährlicher. Ja, musste dann aber alles... irgendwelche Vorträge durfte sie dann nicht mehr halten wegen Transphobie. Na, und ich erinnere dann nur noch mal an diese Story, habe ich ja schon zigmal hier erzählt, von dieser Medizinstudentin, die ich immer kannte von der MHH, die sich ja mal erdreistet hat, bei Twitter so ein schematisches Bild von weiblichen Fortpflanzungsorganen aus ihrem Anatomie-Lehrbuch zu twittern und auch den Vorwurf der Transphobie dafür kassiert hat und tagelang von den Leuten, von ihrer eigenen Bubble zerfleischt wurde dafür, wie sie sich dann ganz kleinlaut entschuldigt hat. Und hier gab es auch so ein Tribunal dann. Also vergleichen das hier noch mit der Kathleen Stock und so. Anderen Geschichten. Also sie wurde als Unmensch bezeichnet, natürlich. Ist alles menschenfeindlich, Transphobie. Na klar. Wo war denn das hier? Also die Universität hat da nichts gemacht. Nachfrage, ob sie Unterscheidung zwei biologischer Geschlechter ein menschenfeindlicher Akt ist, reicht sie ebenfalls aus. Das vergleichen sie denn hier mit der Frau Vollbrecht. Ist auch geil, ne, dass sie dann ausweichen, anstatt zu sagen, nee, wir stehen hinter diesem Dreck oder wir stehen halt nicht hinter diesem Dreck. Aber ausweichen ist halt für eine Universität völlig unwürdige Reaktion in dem Moment. Ja, hier schon, ne. Ja, okay, also, das war doch der letzte Absatz hier. In einem Gespräch mit dem Universitätspräsidenten, der dazu offenbar keine eigene Meinung hatte, erklärte sich Asteriti, das ist die Frau, um die es geht, zu einem Gespräch mit den Studenten bereit, die ihr Transphobie vorwarfen. Es fand im Chancengleichheitsbüro statt und endete nach Asteritis Darstellung im Desaster. Sie sei von Beginn an als Transfeindin attackiert worden und habe sich wie in einer gehirngewaschenen Sekte gefühlt. Warum erinnert mich das an Evergreen College und Brad Weinstein und diese Standgerichte, die sie da abgehalten haben über die Universitätsmitarbeiter, wo es die Videos gab? Warum erinnert mich das ganz, ganz komisch daran? Die Dozentin hat die Universität inzwischen verlassen. Universität beschränkt sich auf Nachfrage auf die Auskunft, es habe keine Annäherung der Standpunkte gegeben. Ja, welche Annäherung? Du bist ein transphober Menschenfeind. Nein, bin ich nicht. Ja, näher dich doch mal an den Standpunkten hier. Vielleicht sollte die sich in Wiesel-Universität umbenennen oder so. Oder Kriech-Universität. Ja, wie sie auch schreiben, es brauchte keine Kündigung, es reicht, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Und wer möchte schon in einem Umfeld arbeiten, in dem man zum Unmensch erklärt werden kann, den man meiden soll und der Arbeitgeber meint, dass ihm das kaum etwas angeht, ja. Naja, aber es herrscht doch Meinungsfreiheit in Deutschland. Du kannst doch sagen, was du willst. Du musst halt mit den Folgen leben, Chris. Internetanschluss hat sie ja auch, wenn sie noch Twitter kann. Ist ja richtig, ja. Ist alles bestens. Ist alles gut. Ja, diese Geschichte muss ich wahrscheinlich gleich nochmal schnell runter scrollen. Wenn wir hier Probleme kriegen. Okay. Ja, diese Geschichte stimmt schon. Ja, die Bilder, da gab es ja auch ein Bewegtbild von. Das ist hier wohl ein Lehrer aus Kanada, der mit so großen Brustprothesen da vor seiner Schulklasse erschienen ist. Schwere Angelegenheit. Und gut für den Rücken. Was sagt der Prigozhin hier? Die meisten Leute haben starke moralische Impulse darüber, ob dieses Individuum erlaubt sein sollte, Kinder zu unterrichten an einer öffentlichen Schule, aber nur wenige können ein gutes Argument dafür formulieren, warum oder warum nicht. Es ist schwieriger, als sie glauben. Versuchen sie es. Ja, der King eines Lehrers hat in einer Schule nichts verloren. Genau. Und dann zumindest war es ja eine heftige Veränderung. Ne? Er hatte doch irgendwie, also, der lief ja nicht immer so rum oder was. Ja, und da kommt dann dieser Post 4chan ins Spiel, den ich hatte ich in die in unsere Gruppe reingepostet, aber gar nicht, um den hier einzureichen. Aber da sagt derjenige nämlich, this dude is gaming the system. And Anon here yesterday was in this dude's class. This teacher was almost fired for toxic masculinity last year, as well as not embracing woke culture. Okay. He'd draw red pills to his class, such as how silly gender-neutral bathrooms are. The school board hates him. He is now upping the ante to exploit the very clown world the school and society itself created. His long game is most likely to get fired and then sue for discrimination. There is no other explanation, no better way to troll clown world than to become an over-the-top caricature of a woman. Also, dass der Lehrer angeblich letztes Jahr bereits wegen toxischer Maskulinität Ärger hatte an der Schule, dass er den Schülern gesagt hat, dass genderneutrale Badezimmer halt Unsinn sind. Und dass das hier im Endeffekt jetzt nur ist, okay, ihr wollt mich irgendwie rausmobben, ihr findet mich scheiße, also das, was der Frau Asteritis passiert ist. Und er sagt halt, okay, dann wollen wir mal sehen, hat sich diese riesige Prothese das ist wie ein Batman-Film so ein bisschen. gekauft und jetzt, ich meine, wenn das wirklich so ist, das ist, finde ich, ziemlich gut, weil das halt einen Haufen von unseren Sachen, die wir immer nur theoretisch diskutieren können, halt zeigt. Nämlich die Widersinnigkeit von dem ganzen Unsinn und dass du dieses System halt ohne weiteres unterlaufen kannst, wenn du ein bisschen nachdenkst und ihnen damit halt richtig Probleme macht. Okay. Aber ich weiß nicht mehr, wie jung die Kinder waren. Nee, das waren so halb, also die sah aus wie so Werkunterricht, 8. Klasse oder sowas. Ich meine, Therapie für die Leute, für das Alter. Ja, aber und es tut mir vielleicht leid, wenn da jetzt Kinder traumatisiert werden von diesem Anblick, tut mir das ja leid. Aber im Endeffekt ist es halt das, was die Leute wollen. Und er führt ihnen nur vor Augen, wo das hinführt. Finde ich halt auf eine gewisse Art und Weise recht. Also hier, der Chat sagt auch irgendwie, das hätten sie auch gelesen. Wie gesagt, es ist ein 4chan-Post, das habe ich am Anfang gesagt. Und das sollte jedem klar sein, dass das alles mit einem Gran Salz zu nehmen ist. Und nichts davon ist bestätigt, nichts davon ist irgendwie... Aber ja, halte ich aber durchaus für plausibel. Ne? Halte ich auch für plausibel, halte ich das auf jeden Fall. Funktionieren, ja. Aber ich fand es hier auch nur so lustig, dass der Ricky Gervais hier in dieser Unterhaltung mit auftaucht und da Witze zu macht. Ja, aber Herr Gervais sagt ja das Gleiche, was ich sage im Endeffekt. Ne? Ja. Also der King hat da einfach nichts zu suchen. Ja, wenn das jetzt wirklich der King wäre von ihm, dass er da hingeht und da sich praktisch als Frau, also wie heißt das, Autogynephilie, irgendwas, dann fände ich es auch ein bisschen komisch. Aber wenn er das macht, um die Leute zu ärgern, dann bin ich dabei. Ja, der Blog von Homo Duplex haben wir ja schon ein paar Mal mit guten Artikeln hier empfohlen. Auch dieses hier kann ich wieder empfehlen. Habe ich größtenteils jetzt hier mit reingepackt, weil es geht nochmal um dieses grauenvolle Buch. Dieses grauenvolle Buch zum Verlernen von allem. Weil auch diese Woche wurde da wieder allen Leuten, mir auch und dem Homo Duplex, ich habe das ja letzte Woche auch schon diesen einen Werbepost davon gezeigt. Und auch diese Woche haben sie das hier wieder beworben. Und dieses Mal ist hier passiert, dass sie hier das Wort Politik falsch geschrieben haben in ihr Werbepost. Plotik. Dieses Bild sieht man jetzt nicht, aber da steht Plotik. Unlearn Plotik. Also, aber was ich gerne auch nochmal vorlesen würde, wäre da oben über diesem Bild oder über diesem Coverfoto der Spruch: Große strukturelle Denkhindernisse werden in diesem Buch von klugen Köpfen analysiert. Sie helfen zu verlernen, was Gegenwart und Zukunft zerstört. Lisa Neubauer. Ja, genau. Mehr Pathos geht nicht. Und welche kluge Köpfe, Bücker, Gümüşay, Giese. Die hatten wir letzte Woche schon. Ja, ich weiß, ich weiß. Die Frau Lunz ist ja die Dame vom Center for Feminist Foreign Policy. Ja, der Homo Duplex spricht hier quasi über diesen dialektischen Prozess, den sie ja damit machen. Also das übliche, Das ist ja von der kritischen Theorie diese Idee, dass man die Utopie nicht beschreiben kann aus der bestehenden Welt heraus. Man kann nur die bestehende Welt halt kritisieren und sich dann, indem man das alles umwälzt, was in der bestehenden Welt ist, schafft man dann die Utopie. Das ist ja im Endeffekt die Idee dahinter. Noch andere Leute schon gemacht, kritisiert Und das hat und Utopie. nichts mit Liberalismus zu tun, es hat nichts mit Fairness zu tun, es hat nichts mit Rationalität zu tun. Das ist reine Marxisten-Schwurbel-Scheiße. Und ja, dass diese ganzen intellektuellen Denker, die ja Policies bei uns bestimmen, ne, aktuell daran beteiligt sind und sich dazu positiv äußern, ist ein ziemlich dickes Ding eigentlich. Aber ja, außer so Leuten wie uns im Homo Duplex schert sich da ja wieder keiner drum. Aber ihr wisst Bescheid. Ja, also genau wie es läuft, ne? Erstmal wird zerstört und dann gehofft, dass irgendwie was funktioniert. Aber es funktioniert ja. Das Demokratiefördergesetz wird jetzt endlich konkret. Freut ihr euch auch schon alle? Die Frau Faeser und die Frau Paus, die eine von der SPD, die andere von den Grünen, haben den Entwurf für das Demokratieförderungsgesetz vorgelegt. Die Taz hat sich den angeguckt. Und es geht wie immer nur um Geld. Also Demokratieförderung scheint vor allem, und da möchte ich Douglas Adams wieder mal für diese Einsicht gratulieren, es scheint sich vor allem irgendwie um die kleinen bedruckten Scheine zu drehen. Dabei sind es ja nicht die Scheinchen, die die Probleme haben. Und es geht immer so weiter. Auf der Grundlage des Gesetzes soll der Bund zukünftig Demokratieprojekte wie Aussteiger-, Aufklärungs- oder Empowerment-Programme langfristig finanzieren können. Huber, schon wieder? Haben wir nicht letztes Mal schon die langfristige Finanzierung irgendwie? War das nicht, weswegen Das wir reden das Sie ja seit Jahren aufgestockt haben schon. bis. Ja, Darum geht es natürlich. immer, ne? Ja, es geht immer nur um Geld. Geld, Geld, Geld, Geld, Geld. Bisher werden die Demokratieprojekte immer nur für eine Förderperiode finanziert, stehen dann vor dem Aus. Oh, die sind dann nicht weg, die werden dann nur nicht mehr finanziert. Hört doch auf den Robert. Genau. Stehen dann vor dem Aus und müssen sich mit einem neuen Konzept bewerben. Wie kann man denen das antun? Das ist ja fast, als müsste man irgendwie, um ein paar hundert Euro jeden Monat fürs Leben zu bekommen, sich irgendwie 24/7 bewerben und versuchen, einen Job zu kriegen. Ja, aber ich weiß ja nicht, war es ein neues Konzept? Das ist schon, Du ja. meinst, das ist zu viel verlangt? Ich bin dafür, man sollte so seit 2015 etwa das Gleiche machen. Jeden Sonntag oder so. Ja, aber ich meine, guck mal, die Amadeo-Antonio-Stiftung ist da auch nur eine alte Frittenbude, die immer mit dem gleichen Fett kocht. Und die wird auch immer weiter gefördert. Also kann mir doch hier eigentlich gar keiner erzählen, dass es, Aber die also, haben ja oder will mir jemand wenigstens. erzählen, dass die jedes Jahr kommen, also letztes Mal haben wir Rassismus und Unterdrückung gemacht, machen wir dieses Jahr Aktion gegen Unterdrückung und Rassismus. Ist das okay? Okay. Oder Ja, was? und Gamer natürlich. Die Oh, rassistischen Gamer, ja, Gamer. Gamer, Gamer. Also, aktuell sind im Bundeshaushalt für das Jahr 2023 die zuständigen Programme Demokratie leben und Menschen stärken Menschen insgesamt 200 Millionen Euro eingepreist. In dem Gesetzentwurf steht nur drin, dass es verlässliche Unterstützung, nachhaltige Absicherung und angemessene Finanzierung geben soll. Also mit anderen Worten, wir werden unsere Bodentruppen schon nicht im Stich lassen. Wir werden euch schon weiter mit einem warmen Geldregen oder was auch immer das ist, was da warm auf euch herabtropft von oben, irgendwie eindecken. Strittig war lange, ob es in dem Gesetz eine Extremismusklausel geben soll. Hier heißt es nun, dass die Projektträger als Fördervoraussetzung die Ziele des Grundgesetzes achten. Okay. Ja, tschüss. Amadeo-Antonio-Stiftung und bei der Umsetzung der geförderten Maßnahmen eine entsprechende Arbeit gewährleisten müssen. Hatten wir ja gerade erst mit irgendwelchen islamistischen Rappern, die in Berlin Rap-Unterricht an den Schulen gegeben haben und so. Wie genau dies sichergestellt wird, bleibt vorerst offen. Ja, Demokratie ist nichts Selbstverständliches, sagt Frau Paus übrigens. Aha. Hasst ihr das auch so, wenn ihr so Kalendersprüche von den Leuten hingeknallt bekommt und die so tun, als würde euch das jetzt irgendwie weiterhelfen? Ja, ich finde es auch voll Verarschung. Selbstverständlich ist, aber auf der anderen Seite werden die Leute nicht gezählt, die nicht hingehen. Also sie werden schon gezählt, aber führt ja nicht dazu, dass irgendwie dann Plätze leer bleiben oder so. Also kann ihnen ja egal sein. Frau Paus ist auch überzeugt, dass uns gesellschaftlicher Zusammenhang widerstandsfähig gegenüber Krisen macht. Was will ich mit solchen Politikern? Ganz ehrlich, was will ich mit denen, die solche Floskeln von sich geben in solchen Situationen wie jetzt? Ja, das ist ja auch. Was will ich mit denen? Das ist ja aber, nutzen die? Das ist ja aber auch wortwörtlich die Strategie, die diese Leute haben. Wir verknappen einfach alles und ist doch egal. Dann müssen die Leute halt solidarisch sein. Dann müssen sie sich halt mal absprechen, abstimmen oder irgendwas. Dann geht das schon, dann läuft das schon. Wir müssen einfach nur hier was ausschalten, da was einschalten und den Geldtopf von da nach da verschieben. Und dann läuft das doch alles. Wir brauchen doch nicht die Sachen im Überfluss oder so, damit es günstig ist, damit die Leute überleben können, damit die Wirtschaft überlebt und so. Das brauchen wir doch alles gar nicht. Wir müssen doch einfach nur solidarisch sein, uns gegenseitig helfen, uns in die Arme nehmen, aufstehen, aufeinander zugehen, miteinander leben, voneinander unterhaken, lernen. Immer unterhaken. Ja. Also, und dann fangen wir an zu schunkeln. Juhu! Wenn die Leute das selber nicht hinkriegen, dann muss halt der super schlaue Staatsverwalter kommen, der das schon regelt dann. Das finde ich gut, dass wir jetzt auch endlich hier im Chat solche guten Ratschläge haben. Katze mit Fliege sagt, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Katze, ich würde dich wählen. Ich würde dich wählen. Don't dream it. Be no. it. Ach. Ich hörte davon. Ja. Hannover, wie zufällig. Hatten wir die heute nicht schon mal? Ja. Insbesondere in beiden Positionen. So, ich habe die jeden Tag. Hannover ist in mir und um mich herum. Hannover, ich komme aus dir. Integrationsplan. Skorpion 2.0. Skorpione gibt es hier nicht. Wir 2.0. Doch, eine Heide da oben mit sich. Ne? Wir 2.0. Hannover will Anteil der Beschäftigten mit Migrationshintergrund erhöhen. Hurra, darauf haben wir alle gewartet. Die Landeshauptstadt Hannover möchte den Anteil der Beschäftigten mit Migrationshintergrund der Verwaltung erhöhen, insbesondere in leitenden Funktionen. Juhu! Es gibt sie noch, die guten Nachrichten. Ja. Auch soll Mehrsprachigkeit als Kompetenz gezielter gefördert werden. Ja, damit wir noch mehr babylonisches Sprachgewirr auf unseren Straßen haben. For the win! Das sind Schwerpunkte des Maßnahmenkatalogs im Rahmen der neu aufgelegten lokalen Integrationsplans. Wir 2.0 für Hannover. Ja, Integration. Wir machen die jetzt so kurz vor der Wahl, ne? Wir integrieren die Leute, indem wir sie ihre Sprache weitersprechen lassen und ihnen Posten geben und Macht und Einfluss. Das wird tierisch gut funktionieren. Aber das ist ja das einzige Problem. Die Leute werden halt nicht anerkannt. Ne? Das ist ja das einzige Problem. Das ist ja das einzige, woran Integration scheitert. Das scheitert nicht daran, dass irgendwelche Erdogans sagen, Leute sollen sich nicht integrieren, dass irgendwelche, kommen wir auch gleich noch zu, von Katar irgendwelche Moscheevereine sponsern oder so und den Leuten sagen, definiert euch mal schön über eure Religion weiter. Ne? Ja. Okay, der am 1. Juli als Beschlussdrucksache in den Internationalen Ausschuss eingebracht wurde. Ja, und jetzt diese Woche haben sie es beschlossen. Moment, das ist jetzt eine Veränderung auf lokaler Ebene, die in den Internationalen Ausschuss geht. Interessant. Ja, der heißt so, ja. Der ist zuständig für Integration und irgendwelche anderen Dinge. Ach so, ist das gemeint, okay. Oh nein. Oh nein, ja, das ist der Oberbürgermeister. Oh nein. Der sagt, als Einwanderungsstadt ist Hannover geprägt von den Menschen aus aller Welt. Okay. Diese Vielfalt trägt ganz wesentlich zu einer offenen Stadtgesellschaft bei. Es ist mein Anspruch, dass wir gemeinsam dafür Sorge tragen, dass alle Hannoveraner Doppelpunkt innen. Leck mich am Arsch, Alter. Also Hannover ist ja sowieso schon die Stadt mit den meisten Formen für die Leute. Also es gibt Hannoveraner, es gibt Hannoverer, es gibt, was gibt's noch alles? Also es gibt 4, 5 verschiedene Versionen. Hannover. No. Und jetzt machen sie auch noch HannoveranerInnen da draus. Wir gut, gerne und frei von Diskriminierung, indem wir gut und gerne leben. Das mag ich doch gerne. Und frei von Diskriminierung, ja. Und die Stadtgesellschaft gleichberechtigt mitgestalten können. Der Wir 2.0 enthält Strategien und Maßnahmen, mit denen es uns gelingen kann, diesen Anspruch vor allem auf der strukturellen Ebene. Strukturell in der Stadt, aber auch im Rathaus und in der Verwaltung gerecht zu werden. Ja. Sozialdezernentin Silvia Bruns in Klammern FDP, steht hier nicht, aber füge ich da jetzt hinzu, okay. Sagt zu der Entstehung des Wir 2.0, der Integrationsplan steht auf der breiten Basis, der sowohl mit Kolleg-Doppelpunkt-Innen der gesamten Stadtverwaltung als auch mit vielen Expert-DoppelpunktInnen von außerhalb der Verwaltung erarbeitet worden ist. Mit den Ergebnissen wird die Landeshauptstadt in den nächsten 5 Jahren noch zielstrebiger daran arbeiten, dass alle Hannoveraner DoppelpunktInnen die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben, an der Gestaltung einer offenen, diskriminierungsfreien Stadtgesellschaft mitzuwirken. Super toll, ne, dass die Dame von der FDP da Sozialdezernentin ist. Das bringt richtig was. Steht auf einer breiten Basis, das ist doch immer gut. Weil so ein Geschwurbel, das hätte ja wer anders auf jeden Fall nicht geschwurbelt gekriegt. Die Suppe, die wir gezaubert haben, steht auf einer breiten Köchebasis. Viele Köche haben wir leider in dem Brei verdorben oder so. Also. Ja, dass es irgendwie auch was Negatives haben könnte, dass es irgendwie so breit gestreut ist. Das kommt irgendwie Integrate App. Integrate und A-Teams. Na, was glaubt ihr, wofür sind die A-Teams da? Anti-Discriminierung. Yes. Auch die A-Teams, das A steht für Antidiskriminierung, haben ihre Arbeit bereits aufgenommen. Ich finde Integrate das noch viel schlimmer. Integrate. Ja, das ist schon... Ihr seid wirklich widerlich. Ihr macht nicht nur, so assimilieren, ne? Ihr macht nicht nur unsere Sprache kaputt, ihr macht dann noch die andere Sprache von anderen Leuten kaputt. Ja, aber die Hannoveraner dürfen die englische Sprache kaputt machen, ja. Du meinst, sie haben auch das Königshaus kaputt gemacht, jetzt können sie gleich weitermachen. Genau. Ja, könnt ihr übrigens bei YouTube mal eingeben, The First Georgians, das ist eine Dokumentation von der BBC über die hannoveranischen Könige. Da kriegt ihr das alles erzählt. Das ist ganz interessant. Da ging es ja vor allen Dingen, oder da ging es eigentlich nur um die Religion, ne? weil die ja in der Thronfolge Katholiken gehabt hätten und die wollten sie nicht haben. Und dann haben sie so ein Gesetz erlassen, dass der König immer evangelisch sein muss, beziehungsweise auch nicht mit einer Katholikin verheiratet sein darf. Und dadurch sind die Hannoveraner auf den britischen Thron gekommen. Also verwandt waren die ja sowieso irgendwie über 3 Ecken. Waren die alle. Oder sind die ja immer noch alle. Und aber da wären natürlich nicht dran gekommen. Aber so haben die das dann halt entschieden. Ja, Integrate App. Make Integrate great again. Oder wie? Ja, und die ist für die Information für Geschlüchtete aus der Ukraine. Ja gut, das kann ja vielleicht was bringen, aber die A-Teams, Antidiskriminierung. Und was für Antidiskriminierung die dann machen, kann man sich sicherlich auch vorstellen. Na, immerhin haben sie keine prozentuale Vorgabe gemacht, wie jetzt die städtischen Arbeitsplätze besetzt werden. Also, doch, haben sie. Doch? Ja? Wir haben sich ein Ziel irgendwie gegeben. Von das hatte ich nämlich von einer Stadt irgendwo gelesen die Woche. Nee, das hast du von Hannover gelesen. Das stand jetzt aber hier nicht drin, weil das ein älterer Artikel ist, wo es erstmal um die Einbringung ging. Aber die haben das jetzt entschieden. Ich glaube, irgendwie 30% oder so. Ja, habe ich auch im Kopf. Ja. Das war Hannover auch. Das wird wahrscheinlich Hannover gewesen sein, ja. Aber nur zur Erinnerung, mit dem Gender-Sprachscheiß in der Verwaltung haben wir ja auch angefangen in Hannover. Jo, Und das war noch nicht stimmt. mal der Herr Ohnei, sondern das war sein Vorgänger, der Herr Schostock von der SPD. Auch Und so ein dessen Friedener. Vorgänger steht da jetzt in 2 Wochen dann wieder zur Wahl. Das ist der Herr Weil. Der ist ja jetzt unser aktueller Ministerpräsident. Und also, ich kann ihn schon lange nicht mehr ab. Achso, der will jetzt Aber Bürgermeister werden. Oh, um sich nein, der war runterstufen. Bürgermeister. Der war Achso. Bürgermeister in Hannover und dann ist er gewechselt und dann kam der Herr Schostock und hat ihn ersetzt. Und Achso. Hannover war seit Kriegsende, beziehungsweise ich glaube, es gab noch eine kurze Übergangszeit mit so einem ernannten Bürgermeister. Aber seitdem da wieder Wahlen sind, wurde das immer SPD regiert. So alte SPD-Hochburg, wo auch die SPD nach dem Zweiten Weltkrieg wieder gegründet wurde. Und wo der Kurt Schumacher ja auch seinen Wahlkreis hatte. Aber ja, seitdem diese Rathausaffäre da war, wo der Herr Schostock drüber gestolpert ist, irgendwas mit den Mitarbeitern, irgendwelchen Gehaltssachen waren das, glaube ich, irgendwie. Und die Grünen so unglaublich populär sind, ist jetzt Ach so, ja. da der Herr Ohnei, der auch so typisches. Ja, wie sagt man immer, Kreissaal, Lehrsaal. Im Nee, Parlamentssaal oder Kreissaal, so. Hörsaal, Parlamentssaal, irgendwie so, ja. Das ist dem seine Biografie auch. Also, der ist auch von der Uni, hat er erst gearbeitet für irgendwelche Abgeordneten, dann war er, glaube ich, im Landtag Abgeordneter und jetzt ist er halt Bürgermeister. Also. Hat auch noch nie in seinem Leben irgendwas gearbeitet. Außerhalb Aber von der Politik. unstoppable. Unstoppable. Das hat man als Klassensprecherwahl bezeichnet, die Wahl von dem. Das fand ich ziemlich treffend, weil das ist halt wirklich so ein, ja, das ist ein junger Typ mit Achso. Migrationshintergrund. Und ja, von den Grünen ist er eh die Partei der Guten. Aber genug davon. Jo. Törichter Gewissen. Das war von Mars, wenn er schon Jo, redet, dann ist er Entschuldigung, das ist vermutlich. ein Artikel von hier, wie heißt der, Claudio Casula, auf der Achse. Ist eine Buchempfehlung, Claudio Casula. Die Zersetzung des Westens über das Buch, wie heißt es auf Deutsch, Krieg gegen den West oder Krieg dem Westen von Douglas Murray. War on the West heißt es im Englischen, was natürlich, wie er hier auch sagt, das ist eine unglückliche Übersetzung eigentlich. Unzweifelhaft haben westliche Länder im Laufe ihrer langen Geschichte so manches Unrecht auf sich geladen, wie viele andere allerdings auch. Andererseits sind sie die einzigen, denen man das heute noch zum Vorwurf macht. Die Verschleppung von Europäern nach Nordafrika und der Handel mit diesen weißen Sklaven in den islamischen barbaresken Staaten bringt längst niemanden mehr um den Schlaf, geschweige denn, dass man die muslimische Welt damit konfrontieren oder gar Entschädigungen fordern würde. Noch heute ist die Sklaverei nicht ausgerottet, sondern etwa in Mauretanien und dem Südsudan weiter existent. Und der IS hat jesidische Frauen und Kinder gesklavt. Aber nur Amerika soll büßen, obwohl es 1865 die Sklaverei abschaffte. Bereits 1807 hatte Großbritannien die Sklaverei verboten und war danach jahrzehntelang aktiv damit beschäftigt, dieses Übel zu unterbinden. Und ja, dann geht es halt von da aus nahtlos weiter in dem Buch zu solchen Sachen wie halt Mikroaggressionen. Und der Autor nennt hier ein paar Beispiele aus dem Buch, die wir auch kennen. Zum Beispiel diesen Ku Klux Klan Kapuzenträger an irgendeiner Uni in Amerika, der sich bei näherem Hinblicken dann als ein Mönch in einer entsprechenden Kutte herausgestellt hat. Und solche Dinge. Weiße sind immer Täter, nicht Weiße sind immer Opfer. Ja. Dann wird der Herr Kennedy natürlich auch darf zu Wort kommen und Black Lives Matter. Nicht einmal von den Philosophen der Aufklärung wird halt gemacht, halt dieser ganze Bildersturm. Nicht Kant, Voltaire, Hume, alles Rassisten, auch Aristoteles, der den Grundstock für rassistische Wissenschaft gelegt haben soll. Die Axt wird an unsere Geschichte gelegt, an alles, was uns zu dem gemacht hat, was wir sind und auch ein Grund dafür ist, warum es Migrantenmassen in den Westen zieht, statt nach Asien oder Afrika. Deren Kulturen interessieren die Anti-Westler jedoch nicht, sie sind nur Mittel zum Zweck, um zu zeigen, wie bankrott der Westen ist. So der Autor. Es gilt, diesen schändlichen Angriff auf die westliche Identität abzuwehren. Wie Douglas Murray feststellt, haben Weiße vieles geschaffen, von dem die ganze Welt heute profitiert. Von Fortschritten in der Wissenschaft, Medizin, Technologie, über die Einrichtung von Akademien, den Wohlstand durch freie Marktwirtschaft bis hin zu den Errungenschaften in Philosophie, Literatur, Poesie, Musik, Theater, Architektur und bildender Kunst. Ein Großteil der Welt erkennt das, schreibt Murray in seinem Fazit. Im Westen können das heutzutage offensichtlich zu wenig Menschen, aber sie können lernen, es zu sehen und sie können dazu ermutigt werden. Und genau das machen wir ja im Moment nicht, sondern eher das Gegenteil mit unseren jungen Leuten. Wir trichtern ihnen ein, wie unglaublich böse das Ganze ist und wie schrecklich und dass sie sich da raushalten sollen und möglichst ja, dagegen kämpfen sollen. Ja, also hört sich nach einem interessanten Buch an, ist ein interessanter Artikel auf Achgut. Douglas Murray kommt mir bekannt vor. Naja. Cola Light hier sagt, na, Douglas Murray schreibt mal wieder das Gleiche wie immer. Ah, ja. Ach, das ist Madness of the Crowds, hat er auch geschrieben. Ah, okay. Mhm. Da war Abel, glaube ich, auch nicht so begeistert von, ne? Ja, es läuft bei diesen Büchern ja meistens so, dass da das Zeug drinsteht, was wir eh jeden Sonntag immer dabei haben. Und von daher, ja. Aber ich habe es auch noch nicht gelesen. Ich habe nur so eine Vorstellung irgendwie von dem Buch. Ich weiß nicht mehr, wo er da war. Bei irgendeinem Podcast habe ich den gesehen. Den Artikel habe ich mit reingenommen. Da geht es um die innere Sicherheit und die Gefahr durch die Inflation. Also Menschen, die irgendwann vielleicht auf die Straße gehen, weil sie ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können oder irgendwelche Regale leer sind. Ähnliche Dinge. Und ich fand diese Formulierung so toll. Es sei mit einer ähnlichen Lage wie den Protesten gegen Corona-Maßnahmen seit Beginn der Pandemie zu rechnen, wenn ein beachtlicher Bevölkerungsanteil gefühlt oder tatsächlich durch politische Entscheidungen in existenzbedrohende Situationen gerät. Das finde ich schon, das zergeht mir auf der Zunge. Also wir machen Gesetze für Menschen, die sich als anderes Geschlecht fühlen und dieses Gefühl ist vollkommen legitim. Und es wird noch staatlich unterstützt. Sollte sich aber ein Bevölkerungsanteil nur gefühlt durch politische Entscheidungen in existenzbedrohende Situationen gebracht fühlen, dann ist es natürlich gefährlich. Ne? Und lässt die Hintertür dafür offen, dass die Politik da eigentlich ja gar nichts mit zu tun hat, ja, als Putin-Corona haben. Und ich finde das, also mir wird es jeden Tag komischer in diesem Land, muss ich ganz ehrlich sagen, mit jeder von diesen Formulierungen, wie man hier drauf kommt, Alter, Gefühle zu unterstellen, sozusagen, ja, und zu sagen, dass du kannst deine eigene Situation gar nicht einschätzen. Das hat mit den Politikern gar nichts zu tun, nur weil du jetzt irgendwie frierst oder so. Ja, das war eigentlich schon alles. Der Rest ist, ja, geht halt noch darum, dass angeblich der IS aufgerufen hat, das Durcheinander in Europa halt auszunutzen und so. Das, was mich interessiert hat, war diese merkwürdige Formulierung. Dass das Gefühl auf der einen Seite so wichtig ist und auf der anderen Seite ist es halt was, wofür du vielleicht beobachtet wirst in Zukunft. Komisch. Ja, Thema Corona-Ausschuss. Dieser selbsternannte Ausschuss, der ja irgendwie die Wahrheitszeit fördern wollte oder sowas und vor allen Dingen auch dann eben Klagen anstrengen, weswegen ja dann auch Geld gesammelt wurde. Steht jetzt im Verdacht, doch eine interne Veruntreuungsgeschichte jetzt zu bilden. Der entsprechende Herr Föhmich hier, der Anwalt, der die ganze Kohle eingesammelt hat, der weigert sich noch so ein bisschen das anzuerkennen, dass er da Scheiße gebaut hat. Aber offensichtlich ist eine ganze Menge Kohle von, ich glaube, 800.000, die sie eingesammelt hatten, einfach weg. Und er redet das jetzt so weg mit, er muss irgendwelche Firmen bezahlen oder Anwälte bezahlen, die aber nichts erreicht haben und so weiter. Also da verschwindet gerade so langsam aber sicher die Kohle. Scheinbar hat man da wieder alles in eine Hand gelegt, was natürlich schon irgendwie ein prinzipielles Problem ist, ne? Die ganze Sache finanziell in eine Hand zu legen. Und das war dann wohl auch noch ein Kumpel von ihm. Und jetzt ist da das große Misstrauen ausgebrochen und alles, was von irgendwelchen Erkenntnissen oder so oder was man sonst hätte erwarten können, Klagen oder vielleicht politische Einflussnahme dadurch oder sowas, das ist alles Winter, im Prinzip ist alles hin drüber. Also hätten sich das auch ganz sparen können eigentlich, habe ich so den Eindruck. Abgesehen davon, dass ich so Klagen auch für mich aussichtslos halte. Im Endeffekt es ist ein ganz langer Artikel hier, die arbeiten das alles auf, die ganzen Sachen, und er soll wohl, dieser Filmich soll wohl den Leuten in Aussicht gestellt haben, dass man in Amerika gegen Christian Drosten und hier den Wieler klagt, also Unternehmen da gegen die Klagen, weil ja dann angeblich der Drosten halt den PCR-Test erfunden hat und der Wieler dafür gesorgt hat, dass der dafür sorgt, dass irgendwelche Geschäfte geschlossen werden. Ja, offensichtlich hat er doch mehrere Möglichkeiten gesehen. Die sind doch dann irgendwie Südamerika, ja, Südafrika gewesen. Ja, in allen möglichen Ecken und Enden wollten die das dann irgendwie machen, so diesen Trick irgendwie, ja. Und dann soll er jetzt wohl auch in Auftrag von Leuten, die ihn aber nicht dazu jetzt explizit beauftragt haben, soll er halt irgendwelche Klagen dann auch in Deutschland dann angestrebt haben gegen den Wieler und so und da irgendwelche Beträge aufgerufen haben, und weil sich diese Gerichtskosten nach den Streitwerten richten, ja, stimmt, das war auch sorgt das irgendwie dann dafür, dass sie dann da irgendwie 100.000 irgendwas Euro dann irgendwie bezahlen sollten für eine Klage gegen den Wieler irgendwo bei dem falschen Gericht auch noch. Also was da gar nicht für zuständig gewesen wäre, weil es halt im falschen Ort ist. Und lauter solche Geschichten, ja. Und also er hat aber verschiedene Geschäftsführer irgendwie dazu gekriegt. Also einerseits wäre es natürlich ein bisschen viel Aufwand, und dann, wenn das wirklich einfach nur so ein Scam wäre, wäre das ein bisschen viel, was er da treiben würde, könnte er einfach auch mit der Kohle abhauen sozusagen. Ja, die Leute meinen ja auch in diesem Artikel eigentlich, also sie haben ja auch den Wodak und irgendwelche Leute hier irgendwie befragt und die meinten wohl, dass er da anfangs wohl auch Feuer und Flamme für gewesen wäre, für diese ganzen Sachen, also der wird wahrscheinlich schon gedacht haben, dass das alles so funktioniert, wie er sich das denkt, aber ja, keine Ahnung, die Realität sieht halt ein bisschen anders aus. Also mittlerweile eben, ja, fließt so ein bisschen Geld scheinbar hinten ab oder so, was das sich dann, keine Ahnung, wie auch immer, wie dann reinzieht. Ja, aber dass das Geld jetzt hin ist oder so, weiß ich nicht mehr, ob da jetzt überhaupt groß was drinsteht in diesem Artikel. Ich habe jetzt nur gelesen, dass er halt welches gesammelt hat und dass er halt diese Klage da irgendwie gemacht hat, im Auftrag von irgendwem, der ihnen aber diesen Auftrag halt nicht gegeben hat und die halt auch total verquer war und wo dieser Mandant dann halt das Geld dafür bezahlen sollte. Und also wenn das wirklich so ist, dann wird er seine Anwaltszulassung sowieso verlieren, ne? Weil also solche Tricks kannst du dir natürlich nicht erlauben. Einfach irgendwie, ja, ich bin gespannt, wie das noch weitergeht. Also vor allen Dingen, ob die da mit der Kohle sich nochmal einigen, wäre interessant, und ob sie irgendwie mal. Und der steht jetzt alleine, ne? Also die haben sich alle von ihm da irgendwie losgelöst, auch die, mit der er das irgendwie zusammen gemacht hat, diesen Ausschuss da, die ist jetzt auch alleine. Ja, dann ist natürlich auch schlecht, ne? Weil er zieht das ja angeblich durch und muss er irgendwie auch weitermachen können, sagen wir mal so. Bitte? Da wird nichts weiter passieren. Er wird seine Anwaltszulassung verlieren und dann kann er sich einen anderen Job suchen. Könnte auch sein. Ja, auf jeden Fall eine ganz interessante, wie soll man sagen, Kriminalgeschichte mitten on the go. Ja, und dann erreicht mich heute Mittag dieser Artikel und sagt mir, was? Illegale Einreisen stoppen. Faeser besorgt über wachsende Flüchtlingszahlen. Die Aussage, illegale Einreise stoppen, wo kommt die her? Doch nicht von der Faeser, oder? War das Ihre direkte Aussage? denn klar ist, wir sind gemeinsam in der Verantwortung, illegale Einreisen zu stoppen, damit wir weiter den Menschen helfen können, die dringend unsere Unterstützung brauchen. Ja, sag mal, bist du rechts, Nancy? Bist du rechts? Hast du die demokratische Fahrbahn verlassen? Ich meine, wie jetzt? Die Grenzkontrollen sollen verlängert werden nach Österreich. An der tschechischen Grenze kontrolliere die Bundespolizei verstärkt im Rahmen der Schleier. Das geht doch gar nicht. Was ist überhaupt Schleierfahndung? Ist das nicht ein völliger Blödsinn in dem Zusammenhang, in der Begriff? Nein, das bedeutet im Endeffekt, dass du halt auch nach den Merkmalen Ausschau hältst. Das kommt ja da aus dieser, die haben ja damals nach der RAF praktisch gesucht. Ja, das heißt anders. Das heißt anders. Halt, Das heißt doch irgendwie anders. Das heißt du meinst Rasterfahndung. Das ist Rasterfahndung, oder nicht? Also Schleierfahndung, Rasterfahndung. Schleierfahndung war doch nur die Fahndung nach dem Schleier damals. Ja, auf. Ja, aber die haben halt dann Autos und Leute mit gewissen Merkmalen überprüft auch. Bei der Schleierfahndung halt. Langhaarige Bombläser. Achso, dann überhaupt nicht anders sagen. Los, ne? Ja, okay. Ja, so ein bisschen verschleiert, okay. Verstehe. Ich glaube, die hatten damals vor allen Dingen nach Leuten gefahren, die ihre Miete in Bargeld bezahlen. So sind sie wohl hinter die Leute gekommen. Weil da gibt's wie gesagt, so verschiedene, ja, halt nach Kriterien suchen einfach. Ja, glaube ich, ist das der Punkt da. Also das sind irgendwie ganz andere Töne, als ich die letzten paar Jahre gehört habe. Und allein mir fehlt der Glaube halt auch. Also, ja, weil wir haben jeden Tag wandern hier Kleinstädte zu, so ungefähr. Seit Jahren und es macht niemand was. Und warum soll das jetzt besser werden? Ja, in diesem Jahr sind es eigentlich 250.000 von ja, auswärts sozusagen und immerhin auch 1 Million Ukrainer, ne? Ukrainerinnen. Ja. Zum Teil. Nur, wir haben ja auch diese Meldungen gehabt, dass sich aus der Türkei jetzt noch irgendwelche Leute auf den Weg machen wollen. Finde ich auch eine gute Idee, so, wenn der Winter anfängt, sich auf den Weg machen. Da drückt man so richtig auf die Tränendrüse. Ne? Wobei das halt Syrer sind, die aus der Türkei nach Deutschland fliehen wollen, wobei ich da den Schuss auch irgendwie nicht höre, weil die fliehen ja jetzt wiederum nicht. Klar gibt es da Unruhen in der Türkei, das haben wir ja letztens auch gehabt, aber also zwischen Syrern und Türken wohl halt viel Streit und viel Abneigung. Aber das geht ja nicht, dass wir deswegen irgendwie sagen, ja, dann beugen wir das Flüchtlingsrecht halt mal wieder und nehmen die alle auf. Das ist. Naja, der Städte- und Gemeindebund sagt dazu, schon heute gibt es viele Kommunen, die Menschen in Turnhallen unterbringen müssen, weil alle anderen Kapazitäten erschöpft sind. Wird das noch mehr, dann steuern wir auf einen echten Unterbringungsengpass im Winter zu. Na wunderbar. Wir haben Platz. Nur halt jetzt keinen mehr, ne? Ach, wir schicken das A-Team los. Das ist ja integrate, was du da vorschlägst. Also müssen noch Platz in dieser Einzelkabine von der einen Turf, Anti-Turf. Oh, Katars Geld. Naja, genau, Katars Geld für Berliner Moscheevereine, ja. Also hier gibt es diesen Fall von der großen Moschee in Berlin-Neukölln, wo also Dinge vorliegen, wo die Leute explizit gefragt worden sind, ob sie Geld aus dem Ausland bekommen, was immer verneint wurde. Und jetzt sind aber Dokumente aufgetaucht, die ganz klar belegen, dass aus Katar mehrere Millionen Euro an verschiedene Moscheen in Deutschland geflossen sind. Über irgendwelche NGOs, die sie dafür haben. Die Katar Charity. Ach was. Kommt ihr denn auf so eine Idee? Katar Charity, geil. Ja. Ja, ein Investigativteam der ARD, Politikmagazine Kontrast und Report München sowie die Wochenzeitung Die Zeit haben die Sachen, Dokumente wohl gefunden. Und irgendwas mit Muslimbrüderschaft und ob die dahinter stecken, schreiben sie ja auch noch. Wir wissen das doch nicht so. Also. Aber ich denke mal, die Lehre, was die Leute daraus ziehen werden, wird wahrscheinlich wieder nur sein, ja, wir müssen die in unser System reinholen, damit sie nicht abhängig vom ausländischen Geld sind. So als ob die das dann nicht trotzdem nehmen können. Imame ausbilden. Ja, Küstenbarbie. Lange war sie nicht mehr da, obwohl wir technische Schwierigkeiten hatten letzte Woche. Normal war die ja mal bei uns, für die Zuschauer, die uns noch nicht so lange sehen, war die vorschwesig öfter mal zu Gast als Pausenbild. Und heute fährt sie mit ihrer gesamten Landesregierung oder nicht heute, aber ihre nächste Kabinettssitzung veranstalten die Herrschaften auch in Brüssel, also ihr Landeskabinett. Kabinett. Und inklusive allem halt Transport, Unterbringung, Personenschutz. Hast du nicht gesehen, sind das 45.000 Euro für uns? Und das trägt dir Kritik ein. Im Endeffekt würde ich, wenn ich da relevant wäre, mich auch an der Kritik beteiligen, weil ich finde das in solchen Tagen, wie wir sie jetzt gerade haben, finde ich das ziemlich kontraproduktiv. Auch es gab die Woche auch ein Foto von der Frau Lambrecht und ihrem Sohn aus einem Club in Berlin, wo die von dem Sohn den Geburtstag gefeiert haben und da allein kostet die Mitgliedschaft schon 10.000 Euro. Darf jeder machen, darf jeder Mitglied sein, kann jeder sein Geld ausgeben, wie er will. In solchen Zeiten aber damit auf Instagram irgendwie rumzuposten oder halt so öffentlich große Veranstaltungen zu veranstalten, wie das hier die Frau Schwesig und ihre Kabinettskollegen machen, ja. Also der Bund der Steuerzahler hat gesagt, das völlig falsche Signal an die Bürger, die sich angesichts explodierender Preise für Lebenshaltung und Energie große Sorgen um die Zukunft machen. Vielen Dank. Instinktlos hat der Steuerzahlerbund das Ganze auch noch genannt. Der FDP-Fraktionschef im Landtag sagt, Wanderzirkus auf Steuerzahlerkosten. Launige Klassenfahrt, sagt die CDU. In Brüssel wird man die Existenznöte der Menschen nicht finden, sagt der Mann von der CDU, von der FDP. Ja, und das kann ich nur unterschreiben. Also, aber da können wir uns so viele Sachen, es wird so viel Zeug verschwendet. Wir haben so viele digitale Möglichkeiten, wir könnten so viele von diesen ganzen Gesprächen und Sitzungen und allem könnte praktisch aus dem Homeoffice passieren. Wir könnten so viel Geld sparen, wenn diese Leute genauso arbeiten würden und genauso flexibel wären wie ihre Bevölkerung. Aber nein, die müssen halt dann irgendwo hin und da muss es Häppchen geben und ein Hotelzimmer in einem Hotel mit der entsprechenden Kategorie, weil man repräsentiert ja auch und so weiter und so fort. Und es ist denen scheißegal, dass es unser Geld kostet. Und es ist denen scheißegal, ob bei uns Leute nach Flaschen suchen müssen. Schwesig hat da nichts von. Ja, Schwesig halt. Nächste Sitzung dann in Moskau. Apropos Moskau, wir haben hier unseren kleinen Betonkopf, das Röschen, wie ihre Mutter sie genannt hat. Wo habe ich denn den Artikel? Verdammt, da. Ursula von der Leyen hat ja schon öfter wenig Fingerspitzengefühl irgendwie bewiesen. Aber jetzt ist sie den Italienern, heute ist ja auch Wahl in Italien, falls ihr das nicht mitgekriegt habt, die Rechtskoalition aus Lega, Fünf-Sterne-Bewegung und den Fratelli d'Italia steht da vor einem Sieg. Und es wird ja auch schon überall orakelt, dass das jetzt mindestens Mussolinis Rückkehr ist, wenn nicht noch schlimmer. Und auch in dieses Horn hat die Frau von der Leyen gestoßen, und zwar war die auf einer eine Veranstaltung einer Privatuniversität in Princeton, im amerikanischen Bundesstaat New Jersey. Da haben die Studenten gefragt, ob sie ein möglicher Wahlsieg des Rechtsbündnisses in Italien mit Sorge erfülle. Und dann hat sie gesagt, wenn sich die Dinge in eine schwierige Richtung entwickeln, ich habe vorhin von Ungarn und Polen gesprochen, dann verfügen wir über Instrumente. Was meiner Meinung nach eine Backpfeife für alle Italiener ist, weil, und auch für Ungarn natürlich und Polen, weil man denen damit natürlich ihr demokratisches Recht irgendwie aus der Hand schlägt und sagt, wenn ihr jetzt falsch wählt, dann werden wir euch aber die Zügel anlegen. Das ist ganz und gar nicht demokratisch von allein. Das hat auch einige Kritik nach sich gezogen. Das beinhaltet ja auch die Behauptung, dass er schon Ungarn im Griff hätte, so ungefähr. Nicht. Ja, sorry. Ja, aber wer ist das hier? Der Kommissionssprecher hat dann schnell versucht, das Feuer zu löschen und gesagt, es ist absolut klar, dass sich die Präsidentin nicht in die italienischen Wahlen eingemischt hat. Nun ja. Ich meine, die Merkel hat es wenigstens erst hinterher gesagt, Uschi. Vorher. Und außerdem hat die Frau von der Leyen natürlich klargestellt, dass sie mit jeder Regierung zusammenarbeiten wird, die aus den Wahlen hervorgeht und die ihrerseits mit der EU-Kommission zusammenarbeiten will. Salvini von hier, was ist der, Lega? Oder ist das Cinque Stelle? Weiß ich gerade gar nicht. Doch, Lega, genau. Der hat gesagt, Entschuldigung oder Rücktritt, wie man das von seinem Gepolter gewöhnt ist. Die Christdemokraten, das sind die, die die Wahl wahrscheinlich verlieren werden, haben gesagt, es ist Aufgabe der Kommission, über die Einhaltung der EU-Verträge zu wachen, aber nicht über die Wahlen in demokratischen EU-Staaten. Und der frühere Ministerpräsident Matteo Renzi mahnte von der Leyen, sich in keiner Weise in die Angelegenheiten Italiens einzumischen und fuhr fort, selbst wenn die Rechte gewinnen sollte, muss Europa den Wahlausgang respektieren. Und die Giorgia Meloni, das ist diese Frontfrau von dieser neuen, wahrscheinlich größten Fraktion, die Fratelli d'Italia, sagt, eine Sache sind die politischen Parteien, das Parlament, die Rolle als Parteipolitiker. Eine andere Sache sind die Kommissare, die so etwas sind wie Minister der gesamten EU-Kommission. Deshalb würde ich Ihnen zur Vorsicht raten, mit Blick auf die Glaubwürdigkeit als Kommissare und als gesamte Europäische Kommission. Ha, so sprechen die Faschisten. Ja, wir sind gespannt. Die Wahllokale sind bis 23 Uhr geöffnet. Das heißt, wir werden hier noch nicht über Hochrechnungen oder sowas sprechen können, wenn es nicht sehr spät wird. Ja, und ich pflichte Urtica bei, ich bin auch für Cäsar. Ja. Ist der beste Mann für den Posten. Nennt sie Cäsar, oder wie? Gaius Julius Cäsar. Ja, Gamergate. Wir haben lange schon nicht mehr Gamergate gesagt. Da gab es ja die Geschichte, dass ein paar Gamer gesagt haben, hier, sag mal, diese Verstrickung zwischen Entwicklern und Presse, die kann doch nicht gut sein. Und wo führt die denn hin? Und überhaupt sowieso. Und haben alle gesagt, ihr Nazis, ihr bösen Hater, ihr Frauenfeinde. Und hier haben wir Jonathan Dornbusch. Jonathan Dornbusch hat hier für, ich glaube, IGN ist das geschrieben. Und zwar hat er Last of Us Part 2 eine Rezension gemacht. Wer sich erinnert, das war relativ kontrovers, das Spiel. Die männliche Identifikationsfigur aus dem ersten Teil wurde kurz und schmerzlos sozusagen oder eben halt nicht kurz und schmerzlos aus dem Spiel entfernt, wurde ermordet. Und ja, insgesamt ist das Spiel unter den nicht ganz so woken Spielern eher berüchtigt. Aber trotzdem hat es von diesem Herrn Dornbusch eine 10 bekommen, 10 von 10 Punkten. Ein Meisterwerk, das Gameplay, cinematisches Storytelling und das Weltdesign, das zu neuen Höhen führt und absoluter Hammer und so. Und daneben haben wir einen Tweet von ein paar Monaten später sozusagen, also jetzt heute am 19. September 22, und dann sagt er, first day on the new job, I'm absolutely thrilled to announce I've joined the Naughty Dog team as editorial content manager. This studio has meant so much to me my entire life. I couldn't be happier to join such a talented team. Ja, nee, da kann man jetzt sagen, das ist halt Nepotismus, das ist Korruption, das ist nicht richtig, das ist unethisch. Aber man würde sich wahrscheinlich wieder ausschimpfen lassen müssen als Nazi, Hassgruppe und so weiter und so fort. Steht halt so an der Scheune, die einen dürfen es, die anderen dürfen es nicht. Ja, zum Beispiel Zap, die dürfen das. Die haben hier jetzt einen Beitrag über PR im Programm, Vorwürfe gegen NDR Hamburg gemacht, wo sie hier zum Beispiel dieses Lernmodul zum Thema Compliance hier uns zeigen. Da kann ich ja gerade mal ein bisschen was draus abspielen. Nehmende, herzlich willkommen zum Lernmodul. Wir sind Integer. Compliance und Korruptionsvorsorge im NDR. Dann fangen wir mal an, würde ich sagen. Nach den Grundlagen geht schnell ins Detail. Pressereise und Probefahrt mit einem Automobilkonzern, Korruption oder nicht? Es geht aber auch um andere Interessenkonflikte. So, was stand da gerade? Im Automobilkonzern, Korruption oder nicht? Das ist ganz klar nicht gestattet, weil dieses journalistische Unabhängigkeit beeinflussen würde. Ja, sowas aber auch. Also du darfst nicht dich irgendwo einladen lassen, um eine Probefahrt zu machen. Ach so, macht die auch nie, ne? Ping ist der Gaming-Journalismus geplatzt. Ja, ist eine Menge Journalismus geplatzt. Es geht aber auch um andere Interessenkonflikte. Darf der Redakteur seine Schwester als Interviewpartnerin verpflichten? Also ich würde sagen, der Redakteur darf nicht ohne Genehmigung eine geschäftliche Beziehung mit einer Angehörigen eingehen. Daher ist das Engagement ohne Rücksprache nicht zulässig, würde ich jetzt hier sagen. Tucker, beantworten? Die Antwort ist richtig. Warum eine Geschäftsbeziehung? Ja. Eine Übung erklärt, wer als Angehöriger zählt. Ah ja, was denken Sie, was sind Angehörige? Lebenspartner? Noch nicht ganz so richtig. Versuchen Sie es gleich noch einmal. Ich lerne jetzt hier, die geschiedene Ehefrau ist offenbar schon eine Angehörige. Die Nichte ist aber keine Angehörige und der Geliebte ist auch kein Angehöriger. Oh, wie praktisch. Brauchen wir denn nicht angeben, was? Wahrscheinlich nicht. Nathan Grayson ist fein raus. Ja, sieht so aus. Schachmatt-Gamer-Gate. Ja. Zap, meine Damen und Herren. Tja. Aber als ich sie damals auf das Airplay hingewiesen habe, da haben sie mich nur belehrt, dass es ja auch Leute gibt, die sagen, das wäre eine schlechte Idee. Ich sollte das mal nicht so hinstellen, als wäre das eine gute Idee, weil es ja auch Leute gibt, die sagen, das wäre eine schlechte Idee. Und mit den Inhalten hat man sich gar nicht beschäftigt. Was wir nach diesem ganzen Beitrag, den sie hier haben, hätte man das ja tun sollen. Und wäre da zu einem ganz klaren Schluss gekommen, nämlich, dass wir Recht haben. Aber. Dass wir Recht haben. Ist ja nur eine Hassgruppe. Ist ja nur eine Hassgruppe. Ja, die haben ja letzte Woche auch nochmal so einen Bericht gemacht über alternative Medien und dann so behauptet, dass die Zeiten gut wären für alternative Medien. Also. Ja, das Framing schon alleine, ne, vom Anfang, was soll da jetzt was rumkommen? Ja, ich fand das vor allen Dingen ziemlich krass an der einen Stelle. Also klar, die haben natürlich auch die üblichen Verdächtigen da drin. Also zum Beispiel diesen einen Herrn vom Institute for Strategic Dialogue und dann. Ja, die Leute, Quent, die sie aufgeführt haben. Der Quent darf ja natürlich auch nicht fehlen. Und die haben dann da das Deplatforming beworben, dass das doch so toll ist. Und ich fand aber richtig krass auf jeden Fall diesen einen Punkt, wo sie da so einen Corona-Protesten ansprechen, so einen Typen, und dann machen sie einen Schnitt und dann sagt er irgendwie, dass er dieses auf eins, ich kannte das gar nicht, dass er das irgendwie gut findet. Und das ist aber so, dass das wirklich so wirkt, als wäre das gar nicht von ihm gekommen. Also sie lassen da halt was weg, da ist halt so ein Schnitt da drin. Der Typ geht da auf den zu, redet irgendwie mit dem, dann kommt ein Schnitt und dann sagt der andere Typ halt so, ja, auf eins, das ist gut, so. So, und ich wette darauf, dass die da in diesem Zwischenpunkt, wo das geschnitten wurde, die dann explizit darauf angesprochen haben, auf dieses auf eins, und dass es nicht von dem selber gekommen ist. Ja, schon möglich, ja. Und die wollten das aber, unbedingt, weil das war ja irgendwie dieses Hauptding, was sie in ihrem Beitrag da irgendwie genommen haben, und deswegen wollten sie das unbedingt da drin haben, dass der dann irgendwie sagt, ja, das finde ich alles toll und so weiter und so fort. Da haben sie dann noch so eine Verwirrte, die da alleine irgendwie steht mit so einem kleinen Luftballon von diesem auf eins in der Hand. Und das sind dann alles wieder so. Ja, auffällig fand ich zum Beispiel, dass so eine, glaube ich, Geschichte hatten von auf eins, die sie dann irgendwie recherchiert haben, die irgendwie nicht ganz in Ordnung war oder wo dann falsch, also eine antisemitische Meinung rausgehängt hat oder sowas. Kann ja sein, ist ja dann auch nicht schön, ne? Muss ich aber nicht gleich alle Sendungen deswegen abqualifizieren? Muss ich nicht gleich so tun, als wenn alle Leute, die auf eins sagen, in dem Moment, wo du so nach einem guten Sender fragst, für doof erklären muss. Ja, ne? Ja, das ist so, vor allen Dingen, du kannst die gleiche Sache, kannst du auch auf, die können das dann mal verpasst haben. Kannst du auch so auf eine linke Demo gehen und sagen, hier den Kapitalismus abschaffen, ja. Ist das bei ARD, finde ich das da auch so? Und dann sagen die ja auch, ja, das gucke ich gerne, ARD und ZDF oder wie. Und dann bist du damit schuld oder weiß ich nicht was, ja. Keine Ahnung. Also es kann auch alles sein, dass diese Leute alle zwielichtig as fuck sind, was weiß ich, aber selbst wenn, es ist nicht eure Aufgabe, diese Leute da irgendwie zu abzuqualifizieren oder was. Das müssen die Leute da halt selber wissen. Und dann haben sie natürlich auch den Ken Jebsen da drin, fand ich wenigstens lustig, dass sie auch was gezeigt haben von ihm damals beim RBB, was irgendwie so ein Satireformat oder sowas war. Echt ohne. Und wo ich mir auch schon denke, ja, warum gibt es sowas überhaupt bei den Öffentlich-Rechtlichen, so ein Blödsinn? Aber ja, da habt ihr den für gehabt. Jetzt macht er den gleichen Kram alleine Mit irgendwelchem Quatsch. Und das ist dann aber jetzt Demokratie zersetzend und böse, oder was? Also. Ja, das war echt altes Ding, das ist der Ausschnitt von dem Jepsen. Finde ich auch krass. Ja, die Gender-Irrungen des CDU-Parteichefs Friedrich Merz' Äußerungen sind riskant. Okay, das schreibt jetzt wer? Das schreibt das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Beteiligung der Deutschen Verlagsgesellschaft mit begrenzter Haftung, eine hundertprozentige Tochter der SPD. Kann auch Achso, immer die. wieder darauf hinweisen. Na dann. Und ja, es ist halt, dass CDU-Chef Friedrich Merz wieder gegen das Gendern und den Öffentlich-Rechtlichen wettert, ist gefährlich. In der ZDF-Sendung Markus Lanz nahm er erneut den Begriff Volkserziehungsanstalten in den Mund und nannte gendergerechte Sprache bei den gebührenfinanzierten Sendern belehrend der Schuft. Was war auch. Damit macht Merz weiter Stimmung gegen die Öffentlich-Rechtlichen und das ist ja böse, weil sie sind unser einzig Wahres und wenn wir sie nicht mehr haben, geht die Demokratie in den Arsch und die sind ja auch überhaupt nicht belehrend. Und deswegen benutzen sie diesen Kram ja, ne? In Zeiten, in denen sie bereits einen schwierigen Stand haben, ja, und der aber noch lange nicht schwierig genug ist. Da kommen wir auch gleich zu. Sätze wie die von Merz tuten in das Horn der ÖRR-Gegner und sie drohen die Sicht mancher Menschen auf die Öffentlich-Rechtlichen und deren Journalisten sowie Journalistinnen, ach, Journalistinnen sowie Journalisten weiter zu verschlechtern. Was erlauben die Realität? Anzusprechen. Merz hat zwar recht, wenn er Reformen bei der Nutzung der Gebühren fordert. Das Das ist haben die gleich der Punkt. Skandale um RWE-Intendant in Schlesinger erneut gezeigt. Das Gendern aber sollte jedem selbst überlassen sein. Ja, sehr gefährlich, wenn man das nicht will. Er arbeitet mit absurden Überspitzungen. Das ist nicht das erste Mal, dass Merz bei kontroversen Themen, die an rechtskonservative Debatten etwa in den USA erinnern, annimmt. So warnte er im Juli bereits, dass sogenannte Cancel Culture die größte Gefahr für die Meinungsfreiheit ist. Eine absurde Überspitzung. Das, wenn er das erfunden hätte, oder was? Das ist doch lächerlich. Ja, weil er halt in die USA guckt, ne? Und da sagen sie halt Klar. Cancel Culture und deswegen sagt er, das ist auch eine absurde Überspitzung. Und kurz danach war bekannt geworden, dass er an einem Event der konservativen und durchaus populistischen Kampagnenagentur The Republic mit umstrittenen Gästen teilnehmen wollte. Aber Cancel Culture ist natürlich nur eine absurde Überspitzung. Die Ja, sicher, sagt Teilnahme er das sagt aber er ab. ab als die Kritik und nicht die Kanzlerin innerhalb der Sich eigenen selbst Partei zu gecancelt, was willst groß du wurde. machen, ne? Es Selbst sind canceling, ja, das Witze gilt ja wie nicht. diese, die wohl die konservative Wählerschaft der CDU mobilisieren sollen. Ja, und in Wahrheit interessiert ihn das gar nicht und die Leute sagen so Jo. Sachen wie, wir sind nicht die konservative Partei, hat er ja in seinem Sommerinterview erzählt. Wir sind ja nicht die konservative Partei in Deutschland, ja. Aber Ja, er möchte er den will Weg der wohl die Mitte pflegen konservative oder so, Wählerschaft habe ich auch gelesen. mobilisieren. Am Arsch. Problem. Und hier erfahren wir, wie toll Robert Habeck ist. Jemand in der Politik ist gerade so beliebt wie er hier. Vizekanzler Robert Habeck. Er gilt als einer, der die Sachen anpackt und pragmatisch vorgeht. Und der kommt Damn. offenbar gut an. Und das, obwohl er als Wirtschaftsminister politisch gerade vor mega großen Herausforderungen steht. Inwiefern ist Habeck Mega. wirklich ein ganz anderer Politiker als alle anderen? Man es glaubt oder nicht, unser Vizekanzler und Wirtschaftsminister wollte eigentlich gar kein Politiker werden. Ja, hier lachen die anderen Abgeordneten noch. Aber er hatte recht. Na, schön bodenständig und volksnah hat er sich gegeben. Das kam bei vielen gut an. Schleswig-Holstein ist eben nicht Berlin. Und Habeck konnte damals noch nicht fürs ganze Land entscheiden, weil er gerade mehrere globale Krisen gleichzeitig bewältigen muss. Aber er macht's. Und bislang erfolgreich, wenn man sich seine Beliebtheitswerte so anschaut. Nummer 1. Habeck gilt als Macher. Um Deutschland unabhängig vom russischen Gas zu machen, ist Habeck im März 2022 sogar nach Katar geflogen. Als kompromissbereiter Macher gilt Habeck aber auch innerhalb der Ampel. Dort macht er sich laut eigener Aussage für eine gute Zusammenarbeit stark. Ja, Habeck und gibt ist sich also als echter Teamplayer und ist oft pragmatisch. Also sie führt Katar an, obwohl jeder weiß, dass Katar eine Nullnummer war. Ich verstehe es gerade nicht. Aber er ist so Ich verstehe. gut. Der Ist ist auch so keine gut, dass er Nullnummer da in drauf. So Katar pragmatisch viele war Leute das. sagen, Viele dass Leute er sagen, Tiefling dass er gemacht so hat und toll nichts ist. gekriegt hat. Aber er ist doch so pragmatisch. Passt übrigens zu der Nachricht, dass sich der Herr Scholz und die leitenden Kräfte in Saudi-Arabien wohl über Gaslieferungen geeinigt haben. Heute. Ja, also ich würde aber sagen, habe ich da irgendwie in Katar gesagt, wir brauchen nur Gas für 2-3 Jahre, dann sind wir fertig mit den Erneuerbaren. Und was ich halt hier anmerken möchte, bezahlen? Was ich anmerken möchte, ist, dass die Schnitte halt hier von ÖRR-Block sind. Ja. Und dass das halt das auch ein bisschen suggestiv ist, klar. Ne? Das also ist klar, nicht, da kommen wir auch leider noch zu. Unterwegs. Manchmal hat er aber auch eine ziemlich klare Meinung. Das Besondere an Habeck scheint nicht nur sein Image als Pragmatiker mit Haltung zu sein, seine Sprache. Auch wenn es um komplexe Themen geht, kriegt er es oft hin, so zu sprechen, als würde er mal einen kurzen Schnack in der Eckkneipe halten. Finde ich persönlich grundsätzlich erstmal eine gute Sache, Politik so zu kommunizieren, dass viele sie verstehen. Unwissenheit zugeben wirkt auf mich erstmal ziemlich transparent und aufrichtig. Damit fällt er auf und das oft positiv. Aber war es das schon? Wenn er die Partei und sein Image in den nächsten Jahren weiter pusht, könnte er vielleicht irgendwann den Vize streichen und wir hätten Kanzler Habeck? Fazit. Ich glaube Robert Habeck, dass er mit... Das fand ich am schönsten. Jetzt steht oben drüber meine Meinung. Ach, jetzt erst. Ja, jetzt steht das oben drüber. Boah. Mit seiner Politik wirklich was verändern will. Dass er sich als pragmatischer Teamplayer für das Klima und für die Demokratie und den sozialen Zusammenhalt in Deutschland und Europa einsetzen will. Ist das geil. Der eierlegende Wollmilch. Der eierlegende Wollmilch, Robert, wird uns retten. Wir haben nämlich den Herrn Schippmann von Funk, der mich aus irgendwelchen Gründen geblockt hat. Keine Ahnung, ich habe, glaube ich, noch nie mit dem irgendwas geschrieben. Und der schreibt hier gestern... Du weißt doch, gab es von den üblichen Vögeln einen Shitstorm gegen meine Kollegin. Der Grund, angeblich viel Lob für Habeck. Aus dem 25-Minuten-Video wurden 2 zusammengeschnitten. Aber ach, schau mal, man hätte es auch so schneiden können. 25 Minuten Habeck. Über Habeck sagen deshalb manche, dass er ein neuer Politikertyp ist. Aber er muss für seine Politik und für sein Auftreten auch immer wieder Kritik einstecken. Zuletzt gab es richtig Gegenwind. Aus der Opposition, aus der Regierungskoalition und sogar aus der eigenen Partei. Aber im Gegensatz zu Leuten wie Olaf Scholz ist Habeck fast noch Anfänger. Regierungserfahrung hat er nur in Schleswig-Holstein. Das ist eine ganz andere Nummer als das, was aktuell ansteht. Vor allem, weil er gerade mehrere globale Krisen gleichzeitig bewältigen muss. Ein Gasdeal mit einem Staat, der Menschenrechte massiv missachtet, klingt jetzt auch nicht gerade nach grünen Idealen. Für seine Reise nach Katar wurde Habeck deshalb heftig kritisiert. Die ganze Aufregung könnte umsonst gewesen sein. Bislang sind noch keine Verträge zustande gekommen. Dass diese Art, über Politik zu reden, irgendwie anders ist, wird spätestens dann klar, wenn man sich die öffentliche Reaktion anschaut. Manchmal sind diese Bilder aber auch schwer zu kapieren. Manchmal checken nicht alle solche Vergleiche. Teilweise vereinfachen sie auch sehr stark oder machen Dinge sogar komplizierter, als sie eigentlich sind. Für seine Kommunikation erntet der Vizekanzler auch immer wieder Kritik. Vielleicht erinnert ihr euch noch an sein Interview zur Energiekrise im ZDF-Heute-Journal. Wenn da jemand sagt, ich helfe nur, wenn ich nochmal 50 Euro kriege, würde ich sagen, die kriegst du nicht, Alter. Fanden einige ziemlich witzig, kam aber nicht überall so gut an. Und so richtig ins Schwimmen gekommen ist Habeck mit seiner transparenten Kommunikation dann bei der Diskussion um die vorgeschlagene Gasumlage. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es manche BürgerInnen verunsichert, wenn ein Wirtschaftsminister sagt, ja, also so ganz genau wussten wir nicht, wie das alles so läuft. Zu dem Statement gab es dann auch ordentlich Kritik. Zum Beispiel von CDU-Chef Friedrich Merz. Aber auch aus den eigenen Reihen gab es richtig Gegenwind. Und er muss sich der Kritik stellen, dass nur gut reden und erklären nicht reicht. Einige KritikerInnen sehen darin sogar eine Selbstinszenierung, durch die Habeck über seine Fehler hinwegtäuschen will. Habeck ist Schriftsteller. Er weiß, wie man Geschichten erzählt. Auch die eigene Geschichte, die davon handelt, wie man aus Versehen Vizekanzler geworden ist. Unter anderem wegen eines popligen Radwegs. Auch seine flapsigen Sprüche und Vergleiche fallen ihm wohl nicht alle beim Reden erst ein. Er will es aber oft so aussehen lassen. Vor allem zu Recht umstrittene Entscheidungen, wie die Gasumlage, sind da auf Dauer sicher nicht hilfreich. Also ich muss auch sagen, richtig grantig war auch das noch nicht. Ja, das sind jetzt alles so Sachen, so nach dem Motto, ja, andere Leute sagen ja dies und aus seinen eigenen Reihen kommt ja auch das und dies und das ist vielleicht auch nicht so gut gelaufen oder so, aber es ist ja kein Vergleich zu Und das ist so toll und jenes ist so toll und der ist ja so ein Typ und ach ja und tralala und so weiter. Also und ja, genau, auch das wieder, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, wenn da jetzt irgendwer kommt, irgendwer aus der, keine Ahnung, Jugendunion oder so und irgendwie ein bisschen flapsig redet mit den Leuten oder irgendwas, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie bei Funk irgendwelche Beiträge machen, wo sie irgendwie sagen, dass der doch eigentlich ganz cool ist. Es gibt auch in der SPD, Junge, Hippie-Typen. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Helge, sei ruhig. Stimmt aber doch. Ihr seid Rassisten. Und auch Fridays for Future hat ja wieder gestreikt am vergangenen Freitag. Und das sah dann beim RBB war das hier, glaube ich, sah es dann so aus, dass sie hier die Neubauer gezeigt haben mit Forderungen von Fridays for Future, 100 Milliarden für Klimaschutz, schneller Ausstieg aus den fossilen Energien, konsequente Verkehrswende, was auch immer das bedeutet. Wer denkt, dass es keinen Ausweg gibt, dem bleibt nur Verzweiflung. Zitat von Luisa. Und Frau Lang, Gesine Lang, sagt, sonst sieht die Politik nicht, was gemacht werden muss. Oder es wird nur Wert auf die Wirtschaft gelegt. Das ist ja schlimm, weil die Wirtschaft kann ja eh weg. Ne? Die killt ja nur den Planeten. Wer denkt, dass es keinen Ausweg gibt, dem bleibt nur Verzweiflung. Aber die Story und die Bilder sind inhaltlich kaum von FFF zu unterscheiden. Von Helene Fischer? Das beim RBB, das ist, gehört sich da aber auch nicht. Das machen sie sich doch gemein, oder wie ist das dann? Wenn sie da denselben Stil übernehmen. Ich glaube, die Kritik finde ich gar nicht mehr so schlecht. Ja. Ja, also es ist ja keine Einordnung oder so. Also es ist keinerlei. Es ist einfach nur, ich weiß halt nicht, ob jetzt. Ist das Instagram oder was? Ja, ich mein, Instagram, und da ist ja dann kein Text dazu oder sowas, der das einordnet. Dann finde ich das schon sehr merkwürdig. Ja, auch das wieder ist auf anderen Seiten halt undenkbar. Ne? Also die würden sich schon gar nicht so herantrauen an irgendwelche anderen Leute. Vielleicht verstehen wir alten Leute die Plattform auch nicht. Vielleicht. Ja, daran wird es liegen. Ja, und es gab Kritik und am und Bekenntnis zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Bundestag vergangene Woche. Eine aktuelle Hallo, Stunde. Ich bin. Du bist ja wieder. Mensch, ey, du wolltest doch eigentlich diskriminieren. Qualitätsprogramm. Eine aktuelle Stunde angesetzt von der AfD. ja, wo es aber nur darum ging, so ein bisschen Luft sich zu machen und die anderen dürfen dann wieder sagen, warum das alles ganz super toll ist. Ganz schön fand ich ja vor allen Dingen die Reden von der Linkspartei dann wieder, die dann halt auch den öffentlichen Rundfunk über den grünen Klee loben, wo ich mir auch wieder denke, wo so Sachen fallen wie die Alliierten haben das ja eingesetzt. Wo ich mir auch denke, ja, ihr seid Riesenfans von den Alliierten, ne? Hier von der SED. Ja, vor allem von einer Alliierten. Ja, und das, was ihr mit eurem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gemacht habt, war auch eine Riesensauerei, ja. Und das, dass ihr unseren Rundfunk über einen goldenen Klee lobt, spätestens das sollte eigentlich sämtlichen Leuten zu denken geben, ob das überhaupt richtig was bringt. Also so eine SED-Troller, die den öffentlichen Rundfunk für eine super Erfindung hält. Und ja. Immer wenn ich den Renner von der AfD sehe, habe ich das Gefühl, ich sehe gleich ein klassisches Konzert. So. Dass er nur noch so die Taktstange in die Hand nehmen Taktstange muss und dann geht es ja los. Ich dachte, er ist Agnes Strack-Zimmermann. Aber ich finde auch, der Chat hat schon recht. Also wie viele Minuten oder wie viele Sekunden bis Helge derailed, sagt der Max. Er wollte ja, nicht der sagen, Fernsehen also und der Rassismus. Auch immer einen anwenden. Ja, wollt ihr Helge hören? Ansonsten. Ja, natürlich nur Helge. Also ich kann noch ganz generell sagen, ja, der Renner hat natürlich wieder ein paar Spitzen abgeschossen, die ganz lustig waren. Die FDP-Kritik war ja wieder nicht Fisch, nicht Fleisch. Ne? Also so ein bisschen, ja, da ist ja schon so viel Reformbedarf, aber auf der anderen Seite ist auch alles prima. Der Herr Jong von der AfD ist ja auch immer ganz vernünftig. Sehr Helfferich, das ist ja so ein Ausgeschiedener von der AfD, der sich irgendwie mal bezeichnet haben soll als, wie war das, das freundliche Bild des Nationalsozialismus oder irgendwie so. Weiß nicht, der so betrunken war? Nee. Okay. Und Lamia Kador. Ja, genau, die Dame ist ja jetzt mittlerweile auch im Bundestag, ja. Die kennen wir ja auch noch von ihren T-Online-Artikeln, waren das, glaube ich. Und ich sehe gerade, der Wanderwitz war auch dabei, der ehemalige Ostbeauftragte. Ja, und die Kador soll ja auch mit jemandem vom Deutschlandfunk zusammen sein, meinte zumindest bei Twitter jemand. Das weiß ich aber nicht, ob das stimmt. Aber die hat das natürlich auch als gelobt vom öffentlichen Rundfunk. Bisschen merkwürdig, ist bei mir auch kleben geblieben als besonders komischer Beitrag, aber wir hören den Helge, ja? Ein Wiesel bitte, sagt Max Mustermann. Dann helgieren wir mal, was jetzt passiert. Achso. Rassismus. Ich bin gegen Helgelianer. Das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn jemand wie die Made im Speck lebt, dann die AfD im Speck der Demokratie. Es ist die Zusammensetzung. Er hat, also um die Frage zu beantworten, er hat genau 0 Sekunden gebraucht, um zu derailen. Wunderbar, danke. So muss es sein. Danke, Helge. Du hast uns nicht enttäuscht. Die Made im Speck. Dieser ernsthaften Krise sind aus unserer Sicht zwei Dinge notwendig, nämlich Flucht nach vorne und auch Flucht, und das schonungslos, in die Wahrheit. Und das Instrument dafür ist Demokratisierung, und dessen Werkzeuge sind harte, konsequente und einheitliche Standards von Compliance, Governance, Integrität, Transparenz. Was passiert mit Whistleblower-Mechanismen? Sind sie wirklich unabhängig? Wie funktioniert die Aufsicht? Was ist mit Gehaltsstrukturen? Was für Verträge werden vergeben? Wie sieht es aus mit Verträgen für Produktionsgesellschaften? Was für Berater sind eingebunden? Und vieles weitere. Ja, sind Gremien wirklich in der Lage, ermächtigt zu... Was meinst du? Das klingt schwer nach Planwirtschaft. Nee, was er sagt, ist ja grundsätzlich erstmal nicht falsch. Ja, wo waren sie die Jahre vorher, ne? Ja, gute Frage. Aber das ist ja noch lange nicht das einzige Problem. Eben. Ne? Also, das war halt auch so, wie auch vorhin mit dem von Reaktionsnetzwerk Deutschland. Ne? Die sagen halt so, ja, das hat ja jetzt so ein paar Missstände hier offengelegt, aber aus meiner Sicht ist halt auch das komplette Programm eigentlich nicht haltbar. Dieses ganze politische Zeug, was die da machen, ist so einseitig. Und das kann auch jeder sehen. Und die haben ja auch die BBC halt häufiger erwähnt, ne? Dass da ja auch konservative Angriffe gegen die BBC jetzt kommen. Aber das halt gerade da haben die Leute ja jetzt gemerkt, Brexit, ne, der wurde ja in der BBC komplett anders dargestellt, als es im Endeffekt dann hinterher die Leute entschieden haben. BBC konnte trotzdem. Und spätestens da muss es eigentlich jedem aufgefallen sein, dass da halt ein Disconnect ist zwischen dem, was die Leute im Land halt meinen und wollen, und dem, was da irgendwie dieser öffentliche Rundfunk irgendwie verbreitet, was angeblich die Leute wollen. Ne? Und an so einem Punkt, da kannst du mir halt nicht erzählen, dass das Hauptproblem irgendwie ist, hier mal ein bisschen mehr Geld, da mal ein bisschen mehr Geld oder diese und jene Ausrichtung oder so. Da wird dieses ganze System dann einfach in Frage gestellt. Das ist dann halt so. Werden, sind sie juristisch gut beraten und unabhängig? All das sind zentrale Fragen einer solchen Demokratisierung. Demokratisierung ist aber auch aus unserer Sicht die Situation der Mitarbeitenden. Nämlich, sie sind doppelt verraten. Einerseits durch Stimmungsmache gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und andererseits gerade durch die Führung ihrer Häuser. Und deshalb stehen wir an der Seite der Mitarbeitenden und ist die Antwort unter anderem Mitbestimmung. Für die Festen, aber auch für die Freien und für die festen Freien. Und ja, okay. Auch ihre Beteiligung an dem Struktur. Man muss die Festen freien, wie sie fallen. Mitbestimmung ist ja okay. Ja, aber auch an dieser Stelle, diese ganzen Gremien gibt es ja, das haben sie jetzt in diesem ganzen Zeug auch alles den Leuten immer wieder erklärt. Da gibt es ja diese Beschwerdestellen, wenn du jetzt irgendwie der Meinung bist, dass dein Thema zu Unrecht abgelehnt wurde. Das war ja dieses, wo dieser Herr, der da berichten wollte, oder dieses Interview machen wollte mit dem zurückgetretenen Minister da in Schleswig-Holstein, was dann nicht ging, diese Geschichte, ne? Da gab es ja so ein Gremium, wo der sogar selber drin saß und sich dahin das wurde ja da auch irgendwie besprochen. Aber es ist ja nichts daraus geworden aus dieser ganzen Geschichte. Und ja, also das ist aus meiner Sicht, ist das wirklich, das gibt es alles schon, aber das wird alles genauso weiterlaufen. Die werden da genauso die Leute auch holen, auch mit diesem Volontariatsumfrage. Da ging es natürlich auch immer wieder drum, das wurde natürlich auch zur Sprache gebracht. Und das haben die auch nur so weggepackt mit, ja, das die Volontäre, die haben doch nichts zu sagen, so ist doch egal, welche Ausrichtung die haben, wo ich mir auch denke, ja, das ist vollkommen egal, genau. Aber das ist vielleicht auch nicht irgendwie irgendwie was, woran man erkennen kann, was auf diesen Journalistenschulen gelehrt wird oder woran man erkennen kann, welche Leute da eingestellt werden für solche Geschichten oder woran man erkennen kann, wie das in Zukunft dann weitergeht in diesen Häusern oder so, aber das ist vollkommen egal. Ne? Das ist ja nur eine total bekloppte Anschuldigung, dass das irgendwie ein Problem wäre mit diesen Volontären da, dass die halt alle irgendwie linksgrün wählen und ja, nicht alle, aber halt in so einem ganz großen Teil. Und auf jeden Fall ganz anders als jetzt die normale Bevölkerung, die Wahlen tatsächlich ausgehen. Vor allen Dingen die konservative Seite halt massiv unterrepräsentiert ist, liberale Seite massiv unterrepräsentiert ist. Ne? Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Ich meinte jetzt auch, weil er ja von den Mitarbeitern auch geredet hat, dass da die Mitbestimmung oder so, ich kann ja kein Grund dafür sein, dass man nicht der Apparat mal ein bisschen runterfährt. Also diese ganzen Kostendinger mal ein bisschen zusammen streicht. Ja, auch wenn dann am Ende Leute darunter leiden oder so. Und Reformprozess. Demokratisierung ist aber noch mehr. Demokratisierung ist auch entschiedener Mut zum Dialog mit der Bevölkerung. Gerade jetzt in der Krise, gerade in diesem Moment. Das heißt übrigens nicht, Dialog mit der Bevölkerung den Anweisungen von Herrn Merz zu folgen. Und Herr Merz ist auch nicht, auch wenn er es manchmal denkt, die Bevölkerung. Und da kommt noch die Propaganda. Auch jetzt hier so zu argumentieren, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir sind mehr halt, ne? Also hier steht dann auf einmal nicht, obwohl in allen Umfragen gesagt wird, 75% der Menschen sehen das eher so wie der Herr Merz, stellt er sich hin und sagt, ja eben nicht. Also wenn wir mehr sind für den guten Zweck, dann ist das völlig demokratisch und das muss dann auch sofort so gemacht werden. Wenn ihr seid für euren undemokratischen, rechten, komischen reaktionären Zweck, dann ist es natürlich falsch. Da müssen wir uns auch nicht danach richten. Badgy. Wir wissen es halt besser als ihr. Zum Kotzen. Parteitag der CDU. Hat Herr Merz in eindeutig hämischen, latent drohenden, sehr spitzen Ton geredet von der stolzen Zahl von 58 Redakteurinnen und Redakteuren des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, mit denen man sich besonders liebenswürdig beschäftigen würde. Ich finde das gegenüber einer Berichterstattung absolut inakzeptabel und übergriffig und unanständig, so zu reden. Es wirkt aber die bedrohend. Wie hat er denn bei der Kritik bedrohend gewirkt, Helge? Vielleicht bildest du dir auch einfach Sachen ein inzwischen, weil du so oft halt davon liest, dass irgendwer bedroht und ich weiß es nicht. Ja, also. Er droht damit, dass man irgendwas reformieren muss, damit nicht mehr so viele Leute ja, aber, da. Aber die Frage nach einer Reformation ist doch keine Drohung, also nach einer Reformierung ist doch keine Drohung. Ja, aber wenn die nicht mehr alles doppelt und dreifach machen, dann ist es doch kein kritischer Journalismus mehr. Fehlt doch was, genau. Dann sind die nicht mehr unabhängig, ne. Grauenhaft. Diese perfide Strategie wirkt, denn zwei Intendanten fühlten sich nahezu gezwungen, im Nachhinein Rechtfertigung zu äußern. Ich fand diese Rechtfertigung... Oh, wie furchtbar. Die mussten sich dazu äußern, zu dem, was er gesagt hat. Wie schlimm, Das kann man dir doch nicht zumuten. Die müssen doch unabhängig sein. In anderen Worten, versenden, was sie wollen. Nicht nötig und ehrlich gesagt falsch, aber der Druck war so groß. Es geht aber noch weiter. Das große Thema, das Herr Merz als Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender entdeckt hat, ist auch die Unausgewogenheit. Und er benutzt dafür eine in rechtspopulistischen Kreisen sehr beliebte Nichtstudie, der zufolge angeblich 90% der VolontärInnen grün, links oder SPD orientiert wären. Jetzt haben wir folgendes Problem damit. Boah, was sagt uns das? Das ist überhaupt keine wissenschaftliche Aussage. Zum Zweiten wollen wir eine Gewissensprüfung machen. Fangen wir jetzt an, bei Lehrerinnen und Lehrern zu fragen nach der Parteiorientierung oder bei den Mitarbeitern des BMI. Drittens bestimmen die VolontärInnen über das Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und viertens, und das ist eine ganz interessante Frage, diese Volontärinnen kommen aus der Altersgruppe 18 bis 24. In dieser Altersgruppe haben die traditionellen Volksparteien ziemlich schlechte Ergebnisse. Und die CDU besonders schlechte Ergebnisse mit 10%. Es ist doch nicht das Problem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wenn zu wenige Leute die CDU wählen, sondern es ist ihr Problem und das Problem von Herrn Merz. Schachmatt. Und ja. Kommen wir zum dritten Thema. Genau, mach doch mal die gleiche Politik, die da haben wollen. Dann machen die vielleicht auch Berichterstattung in eurem Sinne. Ist doch ganz einfach. Ist doch auch kein Problem. Oder so. In dieser Debatte, das angesprochen werden muss, geschlechtergerechte Sprache, gendern. In einer Talkshow sprach Herr Merz vom Rat der deutschen Sprache und regelmäßig spricht davon, dass man sich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu halten habe an die allgemeinen anerkannten Regeln der deutschen Sprache. Erstens, ein Rat der deutschen Sprache gibt es nicht. Zweitens, Rechtschreibung ist nicht Sprache. Und man kann Humboldt lesen, auch Ludwig Wittgenstein, Sprache ist dynamisch. Sprache ist im Wandel. Sie wird weder von einem Rat, noch von uns, noch von einer Partei, noch von Herrn Merz verordnet. Ja, was du in der Aufzählung vergessen hast, lieber Helge, ist die Öffentlich-Rechtliche, die das auch nicht verordnen brauchen. Und da hast du ja gerade ein gutes Argument gebracht, warum die das nicht verwenden sollten, irgendwelchen Quatsch. Ne? Genau, die brauchen das nicht verordnen. Es gibt keinen Rat und es gibt auch keine geschlechtergerechte Sprache. Das war alles super. Der Helge hat da irgendwie, glaube ich, einen Splitter im Auge. Vielleicht, aber er streckt uns die Zunge raus gerade. Das ist ja wieder ein Standbild, Chris. Warum machst du solche Sachen mit uns? Warum? Macht dir das irgendwie perversen Spaß? Ich bin vom Rat der deutschen StandbildmacherInnen. Jetzt ergibt alles Sinn. Drittens heißt es ja, ich zitiere, die deutsche Sprache und die Sprache von Goethe und Schiller, Kant und Hegel. Die deutsche Sprache heute ist aber auch die Sprache von Na, von wem? Xavier Naidoo. Xavier Naidoo. Xavier habe ich nur verstanden. Xavier Naidoo ist es nicht. Irgendwelche Ausländer. Cäsar. Und Saimolu ist die Sprache von Donatella di Cesare und Navid Kermani. Und deshalb frage ich mich, Herr Merz, auch in Abwesenheit, ernsthaft, in welchem Museum leben Sie? Das ist auch die Sprache von Leuten, die gerne lernen möchten, aber das nicht hinkriegen, weil ihr die mit irgendwelchen Unsinnsregeln da irgendwie verwirrt. Na? Vielleicht machst du dir darüber mal Gedanken, Helge. Nee, das. In keinem Museum, weder städtisch noch ländlich, gibt es diese Gesellschaft, in der Sie leben. Deshalb. Erklären Sie mir bitte an anderer Stelle, wo der Zusammenhang besteht zwischen Korruption und Fragen der fehlenden Compliance im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und der Lösung durch die Genderfrage. Wenn Herr Sie Kollegin? Mir die Studie zeigen, vielen Dank. Ansonsten Herr unterlassen Sie diese. Das ist kein Zusammenhang. Das sind, der Zusammenhang hat der gerade, ist, dass hat das der alles. Die Endlösung der Genderfrage gefordert? Der Zusammenhang ist, dass das alles Missstände sind. Getrennte Missstände. Ne, das hakt da an allen Ecken und Enden bei diesem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das alles ist da ätzend. Also mir fällt da nichts ein, wo ich mir denke, das ist wichtig, dass die das machen. Also sorry, fällt mir nicht ein. Und deswegen weg mit dem Scheiß. Fertig. Doch, diese Schlagershows im MDR gehen immer und so Volksmusik und so, das muss schon sein. Also. Ja, Grundversorgung. Dann sollen sie da einen Stream-Server für anmieten und das dann da versenden ohne Moderation. Der große Helene Fischer Stream-Server. Das geht schon trotzdem alles. Können sie sogar für die Omas noch ein hier ich weiß gesagt, Geisterbahn. Nee, wie heißt das Wort? Gottesdienst. Übertragen. Nee, aber es geht auch alles in der Hälfte der Sender, würde ich sagen. Oder? Ja. Pressungsversuche und stehen wir gemeinsam gerade in der Situation zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Hallo. Hallo. Ja, das fällt mir auch immer wieder auf. Die Dings nimmt irgendwie keiner ernst. Die kann sich überhaupt nicht durchsetzen hier, die, wie heißt sie, Göring-Eckardt. Ja, warum auch, ne? Das ist immer, weil sie eine Frau ist. Und die nicht ernst genommen wird von euch. Also selbst diese Petra Pau, die ja da sich mit ihrem Sprachfehler durch sämtliche Sachen da irgendwie durchmüht. Und man immer denkt, die erstickt halt beim Aussprechen von den Namen von den Leuten und so. Also selbst die wird da findet da mehr Gehör. Aber dieses feine Stimmchen, was sich dann irgendwie mal hebt und sagt, Herr Kollege, das ist irgendwie, da passiert irgendwie mal gar nichts. Keine Ahnung. Ist auch egal von wem. Also merkt man ja auch. Das ist Helges toxische Maskulinität. Ja, wenn man schon von Helge disrespektiert wird. Das ist einfach der Helge. Mag keine Frauen. Das war's, okay. Ja, was von Helge davor geht. Das kann ja irgendwie auch nur damit zusammenhängen, dass er ganz weit oben auf dem Berg wohnt in Wuppertal. Wenn die Luft so dünn ist oder so. Dass da nichts mehr ankommt. Bin ich nur Sauerstoff zum Denken über. Ja, war da noch einen oder wollen wir weiter? Wir haben auch gleich noch eine andere Bundestagsgeschichte. Ja, gibt es da noch was wirklich unterhaltsam wäre oder? Ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, der Junge war halt ganz vernünftig auf jeden Fall. Ja, aber das sind die Standpunkte wahrscheinlich, die wir hier auch vertreten würden. Deswegen macht das wahrscheinlich nicht so richtig viel Sinn. Ja, und die Kador war halt insofern interessant, weil ich es halt komisch fand, auf jeden Fall, die Geschichte von der. Hm. Ja, dann lass uns weiter gucken. Also weiter die nächste Geschichte gucken und dann gucken wir, ob beim nächsten Bundestag noch was. Dungeons and Dragons and Oppression. Jede Woche haben wir jetzt. Sehr lachen, als ich es aufgeklappt habe, auf jeden Fall. Ja, es ist jeden Tag was Neues. Jede Woche ist irgendwas. Da in diesen Verliesen bei diesen Drachen, da ist einiges los, oder? Können wir nicht eigentlich diese Drachen jetzt benutzen statt Putin-Gas? Oder wäre eine gute Sache eigentlich. Oder dann spucken die nicht mit Gas? Spucken die elektrisch? Kommt auf die Farbe an. Also D&D hat ja chromatische Drachen. Schwarze Drachen spucken mit Säure. Blaue Drachen spucken Blitze. Rote Drachen spucken Feuer. Ne, kein Scheiß. Das ist jahrzehntelange Dungeons & Dragons Erfahrung. Ne? Das ist einfach nur ein Beispiel dafür, was passiert, wenn man den kleinen Finger gibt. Wizards of the Coast, die Dungeons & Dragons inzwischen besitzen, haben ja einige kleine Finger rausgegeben inzwischen an die Woke Community und die hat zum Dank halt auch dieses Hobby inzwischen fast vollständig übernommen in dem Bereich. Nur also jetzt im Bereich Dungeons & Dragons. Es gibt immer noch genug unabhängige Rollenspiele sozusagen, die florieren. Und die auch weiter halt mit Herzblut betrieben werden und eben nicht mit Woken Blut. Und in dem Fall hier geht es halt weiter einfach, weil es jetzt schon, hatten wir ja letzte Woche schon einen Artikel, wo es hieß, ja, ihr habt schon viel getan, aber jetzt muss noch mehr passieren. Diesmal geht es wieder um eine fiktive Rasse, ja, die sogenannten Hadozi, die kommen aus der Spelljammer, aus dem Spelljammer-Universum. Das ist eine Mixtur aus den Fantasy-Welten und einer Science-Fiction-Handlung, wo die Leute da mit Schiffen, also echten Schiffen aus Holz, durch den Äther gereist sind von Welt zu Welt. Und dort gibt es auf einem Planeten eine Gruppe Affen, muss ich mehr sagen. Diese Affen wurden irgendwann von irgendjemandem, der da entlang kam, mit Intelligenz beschenkt und die sind durch ihre Neugier und ihre Umtriebigkeit halt Entdecker geworden, praktisch in dieser Welt. Ja, und natürlich gefällt das vielen Leuten nicht. Affen, die irgendwie sprechen können, Affen, die, die angeblich weniger Schmerz fühlen als Menschen. Und auch die Bilder von den Affen in dem dazugehörigen Spielebuch seien angeblich, da hätten Leute an so amerikanische Minstrel-Shows, also Blackfacing, erinnert. Ja. Und natürlich geht das alles nicht. Ist klar, ist alles ein Dog-Whistle für schwarze Spieler. Und ich finde diesen Artikel besonders bemerkenswert, weil er macht diese übliche Wolte am Ende nur noch viel offener, als ich sie bisher gesehen habe. Da heißt es dann so, ja, naja, man könnte ja sagen, jeder spielt jetzt so, wie er will und dann wird doch alles gut. Und das ist ja in so Spielen auch inhärent drin. Und das sagen auch die Kritiker immer. Aber um alle Spieler zu inkludieren, braucht Wizards of the Coast eine bessere Repräsentation. Ja. Und halt, weiß ich nicht, was sie damit meinen, besser als die Affen, in denen sie dann schwarze Menschen gesehen haben? Oder wie wird da draußen Schuh? Weil man stellt sich einfach vor, so wie Pierre Boulle damals mit seinem Buch Der Planet der Affen, ne, der Film ist besser, das Buch ist nicht so gut, wie der damals halt, der hat ja da auch nicht jetzt irgendwie, der hat da auch mit diesen rassistischen Motiven gespielt, aber er hat sie halt umgedreht. Aber niemand hat da gedacht, irgendwie, okay, jetzt versklaven da die Affen irgendwie weiße Menschen oder irgend sowas. Sondern es ging ganz klar darum, diese Affen sind eine andere Spezies und sie unterdrücken Menschen. Sie halten Menschen als Sklaven und so weiter und so fort. Und warum hier derjenige, der die Hadozi erfunden hat, das anders gesehen haben soll und dabei irgendwie manisch gelacht haben soll, als er das den Absatz geschrieben hat und gedacht hat, jetzt zeige ich es den schwarzen Leuten aber mal. Dann, also, es macht für mich alles keinen Sinn, aber es ist ein tolles Druckmittel, mit dem man immer mehr zugestanden ist. Und es fällt einem auch sicherlich im letzten Absatz in dem Buch noch was auf, was Wizards of the Coast einfach besser machen kann. Werdet erwachsen. Es geht nicht immer um Spaß. Wir müssen die ernsten Konflikte der Welt in eurem Spiel abbilden, indem es darum geht, von den ernsten Konflikten der Welt mal für eine halbe Stunde zu fliehen. Das kann ja irgendwie auch nicht alles sein. Ich meine, dann baue ich mir selbst ein Spiel, wenn mir das nicht passt, was da ist oder so. Jemand muss die Community oder die Firma vielleicht mal sagen, jetzt halt mal nicht gedacht, wir machen mal so, wie wir lustig sind oder so. Wir verkaufen das doch, was willst du denn? Es ist halt Argument genug, ne? Eigentlich. Ja. It's never enough, wie der große Robert Smith schon mehrmals gesagt hat. Oh, the Woman King is bad news. Bad News. Ja, weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. In die Kinos kommt dieser Tage, in die Lichtspielhäuser kommt dieser Tage ein neuer Film aus Amerika. Genauer gesagt aus Los Angeles, aus Hollywood, und zwar The Woman King. Wir sehen das Bild hier gerade, eine muskulöse schwarze Frau in mit Muscheln besetzten Lederklamotten und einem Afro-Iro. Steht da und guckt böse, guckt ungefähr so, wie alle Heldinnen der letzten 5 Jahre geguckt haben. Sie guckt wahrscheinlich vorwurfsvoll einen Mann an, nehme ich an. Und das wäre ja auch alles schön und gut, wieder so ein wokes Ding aus Hollywood. Ja, Frauen, bla, bla, bla, bla. Frauen können kämpfen, Frauen können super alles Mögliche. Frauen sind eh die besten, Männer sind Idioten. Wir haben es alle verstanden. 2,5 Stunden, Fienende, tschüss. Ist aber nicht so, denn hier geht es angeblich um eine historische Begebenheit, spielt im Dahomey-Königreich an der Westküste, glaube ich, ist dort, wenn ich mich richtig entsinne. Dort gab es wirklich die sogenannten Goji, also eine Armee von Amazonen praktisch, die alle mit dem König verheiratet waren offiziell und die halt wie Männer militärisch gedrillt wurden und gekämpft haben. Und das wird in diesem Film auch wunderbar dargestellt, mit viel Tamtam und Effekten. Die Kritik hier sagt, es wird nicht wunderbar dargestellt. Die Kritik sagt, das ist ganz schreckliches Handwerk. Die Schnitte sind grauenhaft. Die Action ist grauenhaft. Ganz viele Continuity-Fehler. Aber das kennen wir ja von Woken-Machwerken, dass die meist sehr schlampig gemacht werden. Und die größte Schlamperei ist halt die historische Einordnung, weil man behauptet hier, historische Events zu zeigen, da ist nichts dran richtig. Und vor allem hat man einen großen Teil rausgelassen, nämlich dass Dahomey seine Bedeutung, seinen Reichtum, seine Macht auf nur einem Ding aufgebaut hat, und das war Sklaven. Das heißt, diese Heldinnen, die wir hier wacker gegen die portugiesischen Eindringlinge im Film kämpfen sehen, die haben in Wirklichkeit ihre Nachbarn überfallen, haben alles totgeschlagen, was nicht bei drei auf dem Baum war und sich nicht hat fesseln lassen, und haben die Leute dann verkauft. Und wenn sie nicht verkauft haben, den haben sie dann einmal im Jahr bei einem großen Menschenopfer. Von dem man in dem Film gar nichts mitkriegt, ganz komisch. Hätte man gedacht, das ist ja ein wichtiges Ding, dass die einmal im Jahr so ein Menschenopfer machen und so. Aber das hat irgendwie alles nicht gepasst. Tja, die wahre Geschichte ist nicht immer so lustig. Ja, und der Autor hat in seinem Fazit praktisch hier diese Geschichte, warte, Moment. 2016 hat Tammy Bruce geschrieben, Feminismus hat einen Nervenzusammenbruch. Nach dem Ansehen von The Woman King kann man dasselbe über Hollywoods afrozentrischen Feminismus sagen. Also hier hat man einfach was gemacht, weil man was machen wollte, hat dabei alles ignoriert, und ja. Es ist ein widerlicher geschichtsfälschender Film dabei rausgekommen. Ja, und es tut mir leid, dass es die Schwarzen trifft. Das tut mir wirklich leid. Also, kommt das denn an bei den Leuten irgendwie? Weiß ich nicht, ob der ankommt. Es gibt sicher genug Bunthaarige, die da hingehen und einfach denen das reicht, dass sie halt die Repräsentationszeit abgesessen haben, weißt du? Ich war in Woman King, okay, ja. Das gibt drei Punkte für deine Boxskala. Ja. Oder so. Aber bedeutet denn Woman King nicht eigentlich der König der Frauen? So wie Lion King? Nee, das wäre der King of Women, wäre das, ja. Und ja, aber Lion King ist auch der König der Löwen. Das ist der Löwenkönig. Das ist nur eine schlechte deutsche Übersetzung eigentlich. Meinst du? Ja. Finde ich, ja. Kann man so sehen. Woman King. Ich dachte aber, Woman King ist Queen, aber gut. Ja, aber was ich noch viel großartiger fand als das alles, ich habe mir den Trailer dazu angesehen. Und da kommt eine Stelle, wo es dann heißt, ja, die bösen Kolonisten wollten ihnen alles nehmen, so ungefähr auf einer Texttafel. Mhm. Und dann kommt die nächste Texttafel und da steht, aber eine Gruppe mutiger Frauen kämpfte zurück. Und das ist einfach der Gedanke, dass es bei so Deutschland irgendwo Leute gibt, die mit Google übersetzen und das nicht gegenlesen lassen. Und das in den Trailer für einen Multimillionen-Dollar-Film reinpacken auf Deutsch. Mhm. So ein beschissenes. Ja klar, they were the only ones to fight back, aber das geht halt im Deutschen nicht. Da muss man schon mal ein bisschen Gehirnschmalz. Das Niveau, das verfällt vollständig. Soll noch mal einer sagen, irgendwie unsere Sprache würde nicht vor die Hunde gehen. Ich sehe es jeden Tag in Pressemedien, überall, wie die Leute die Sprache nicht mehr benutzen können. Jo, und diesen Aggressionen und diesen Sprachmustern zum Opfer gefallen ist jetzt offensichtlich der Arne Hofmann hier von Generama. Denn er schreibt hier, dass er ausfallen wird, wofür eine Weile. Und das könnt ihr hier selber durchlesen. Aufgrund von Krankheit. Und hauptsächlich sagt er Burnout sozusagen. Und da gehe ich mal von aus, dass das auch stimmt. Er hat sich das vielleicht auch ein bisschen zu sehr zu Herzen genommen. Aber die gute Arbeit, die er immer gemacht hat, die werde ich wohl vermissen, weil immer wieder auch gute Links irgendwie da abfischen konnte, wenn man da Sachen ausgegraben hat, die sonst eigentlich keiner ausgegraben hat und nach vorne geschoben hat. Das finde ich auf jeden Fall sehr schade, dass er da aufhört oder zumindest eine Pause einlegen muss wohl, inklusive Krankenhaus oder sowas. Und wünsche ich mir von hier aus alles Beste, alles Gute, ne? Eine gute Besserung oder wie auch immer, alles Gute eben. Dass du vielleicht mal weitermachen kannst, oder vielleicht ist es auch nochmal anders zu sehen, dass da noch Bedarf jetzt ist, oder dass neuerdings wieder Bedarf ist, was zu machen, vielleicht in der Richtung. Denn sowas kümmert sich sonst keiner außer uns. Ja, auf jeden Fall, schade, auf jeden Fall. Ja. Alles gute Besserung. Daumen sind gehalten, Arne. Das ist auf jeden Fall auch ein Pfeiler in Deutschland. Ja, er hat sich ja, wie gesagt, häufig einladen lassen oder auch zu Interviews zur Verfügung gestellt oder so. Mhm. Und wie die Leute dann der auf ihn rumgehauen haben, das kann ich mir schon vorstellen, dass das da auch nahe geht und so. Ja. Und das hört ja auch nicht auf. So. Ja, aber auch einfach die Anspannung, da 25 Jahre einfach dran zu bleiben. So. Ja, das auch. Tja. Leute, toll. Die Gigabit-Strategie der Bundesregierung ist der zweite Teil vom Bundestag, den wir haben. Und da hätte ich jetzt hier die üblichen Verdächtigen. Die Frau Schön ist ja jetzt auch ins Digitallager gewechselt. Die war ja mal Sprecherin für Familie. Da hatten wir sie ja ganz oft. Die Frau Domscheit-Berg ist ja natürlich mit bei. Und ich habe hier schon rausgesucht, die Dame von den Grünen. Die habe ich auf jeden Fall. Jetzt wäre quasi nur die Frage, wollt ihr, bevor ich die Dame mit den Grünen noch den Herrn Schmidt von der AfD hören, der direkt vor der gesprochen hat? Das wäre sozusagen die einzige Frage. Ansonsten würde ich nur die Dame von den Grünen vorspielen. Ja, mach mal, ich nehme ein Double Pack. Double Feature. Okay. Oh, jetzt wird's aber, nimmt es aber überhand mit den Rocky Horror Referenzen heute. There's a light over at the Frankenstein place. Was hat der Putin Ihnen aufgeschrieben? Was für eine Digitalstrategie der Bundesregierung. Irgendeinen Anstand. Wir wollen breitbeinig. Das ist doch wirklich das allerletzte. Das ist krass. Sehr geehrte Frau Präsidentin, mit Ihrer Erlaubnis zitiere ich aus der Digitalstrategie Moment der Bundesregierung. Moment mal, das wusste ich ja gar nicht. Wir, der Mann ist auch noch Russe, heißt das etwa? Wir haben hier gerade einen rassistischen Ausfall aus irgendeiner anderen Partei erlebt. Ja, ich würde sagen, A-Team, Einsatz. Moment mal, wer war das denn? War das jemand von Grünen? Bundestagsprotokoll. Das wüsste ich ja echt gerne mal, wer da gebrüllt hat, weil das ist ja schon eigentlich ein starkes Stück von den Herren mit der Vielfalt und der Inklusion. Wir wollen breitbandige Mobilkommunikationssysteme zu jeder Zeit, an jedem Ort und Glasfaser bis zum Hausanschluss flächendeckend 2010. Oh, nee, entschuldigen, Frau Präsidentin. Das war ein Zitat aus dem Aktionsprogramm der Bundesregierung von 1999. Jetzt will man dasselbe plötzlich erst 2030 schaffen. Ja, verehrte Bürger. 22 Jahre später fällt diese Regierung ein, dass sie noch 20 Jahre länger braucht. Dieselbe und seriöse Regierung, die Ihnen Duschtipps geben will. Ich frage Sie von der Regierung, wieso sollen die Bürger Ihren Plänen ausgerechnet jetzt Glauben schenken? Wieso benennen Sie nicht die Gründe für die Verzögerung? Kein Wort dazu in Ihrem Papierchen. Dann Ihr wirres Gerede von digitaler Souveränität, ohne überhaupt zu sagen, von wem Sie sich unabhängig machen wollen. Sie trauen sich nicht her, die USA oder China zu erwähnen. 2018 wollten Sie Deutschland noch zum Leitmarkt für 5G entwickeln. Haben Sie sich mal gefragt, warum Sie mit Ihren geduldigen Papieren ständig scheitern? Die zentrale Frage ist die, von Bildung des eigenen Volkes. Sie sprechen selbst von Ausbau von Kompetenzen in Schlüsseltechnologien. Aber Mikrochips, KI und Quantenrechner lernt man nicht im inklusiven Feminismus-Gender-Seminar. Sie betreiben die Ausplünderung von Leistungsträgern und Veruntreuung von Steuergeld an Gender-Trullers und Polit-Taugend-Nichtse in Staat und NGOs. Sie betreiben die Massenzuwanderung von Analphabeten. Also sind Sie auch direkt für den Rückschritt verantwortlich. In den Deutschen steckt unglaubliches Potenzial. Sie von der Regierung machen das zunichte. Ihr Gefasel von Chancengerechtigkeit führt eben nicht zu einer, Zitat, Spitzenrolle im Weltlauf, sondern zum technischen Niveau der Schrottampel mit 3 Lämpchen und 4 Transistoren. Deutschland wird auch nicht erfolgreich, wenn wir Chinas Totalüberwachung kopieren, wie Sie das ja vorhaben. Erfolgreich sind wir dann, wenn wir unser eigenes Volk aktivieren. Warum sollten qualifizierte Deutsche überhaupt im Land bleiben, wenn Heimat, Herkunft und Volk doch beliebig sind? Ich sage Ihnen, Ihr Plan wird scheitern. Danke. Ja, was meinst du, wie viele Leute im Bundestag den Transistor erklären können? Ich glaube nicht viele. Ja, wahrscheinlich nicht viele. Aber so ein paar Leute, die was Technisches studiert haben, sind ja auch da. Also ja, so ist ja nur nicht. So. Stimmt schon. Genau. Aber kommen wir nun zu den Grünen. Jetzt kommen ja die guten Leute. Lass mich raten. Wie lange bist du derailed? Eine Floskelorgie. 30 Sekunden. Aber die AfD. Absichtserklärung gab es in der Vergangenheit eigentlich schon genug und eigentlich steht im Koalitionsvertrag auch schon alles, oder zumindest fast alles, was wir für richtig halten. Aber gut, wenn wir jetzt eine Digitalstrategie brauchen, damit sich Deutschland von seinen Faxgeräten verabschiedet, dann sei dem ebenso. Digitalpolitik ist Gesellschaftspolitik und mit welchen Prioritäten wir in den nächsten Jahren eben diese Digitalpolitik gestalten, macht einen relevanten Unterschied dabei, wer davon profitiert. Und Frau Lenk, wenn Sie jetzt aufpassen, dann lernen Sie etwas. Na, wer profitiert? Was war der? Wovon jetzt? Von der Digitalstrategie? Oder? Das ist wichtig, wer davon profitiert, ja. Ja, die sozial Schwachen und weiß ich nicht. Gesellschaftspolitik. Die Zivilgesellschaft. Achso, ja, das wird auch. Es macht nämlich einen relevanten Unterschied. Vorhandene Machtungleichheit, die in dieser Gesellschaft existiert und die von einigen hier in dem Haus auch jemand verteidigt, wird. Die gibt es. Und es macht dann einen Unterschied, wenn wir erkennen, dass es eine Gefahr ist, dass diese Machtungleichheit besteht. Wir müssen also unsere Digitalpolitik gerechter machen, wir müssen sie barrierefreier machen und wir müssen sie gemeinwohlorientierter machen. Uns geht es um den Schutz von marginalisierten Gruppen. Uns geht es um Grundrechte und Menschenrechte, uns geht es um Nachhaltigkeit, uns geht es um Sozialpolitik und uns geht es eben auch um eine Digitalpolitik. Es geht um Digitalpolitik. Es geht nicht immer alles... Wie bei intersektionaler Feminismus. Frauen und Schwarze und... Ja, das kam jetzt gerade. Das Ziel ist immer gleich. Das ist Feminismus. Und jetzt fängst du so an. Digitalpolitik ist auch Gesellschaft, sozial, hast du nicht gesehen. Physik ist Mathematik, ist Biologie. Kümmert euch doch mal um die Themen, die auf der Tagesordnung sind. Die ganzen Buzzwords müssen alle mit rein. Menschenrechte. Menschenrechte in Digitalpolitik. Zu lange hat im Digitalen die Menschenrechte nicht digitalisiert. Wir müssen sie nachhaltiger machen. Ungleichheit besteht. Wir müssen also unsere Digitalpolitik gerechter machen, wir müssen sie barrierefreier machen und wir müssen sie gemeinwohlorientierter machen. Uns geht es um den Schutz von marginalisierten Gruppen. Uns geht es um Grundrechte und Menschenrechte, uns geht es um Nachhaltigkeit, uns geht es um Sozialpolitik und uns geht es eben auch um um intersektionalen Feminismus. Ja, nee. Auch oben drauf nochmal. Ja, nee. Also, das sind auch ganz viele Sachen, die da rein sollen in diese digitale Politik. Ja. Intersektionaler Feminismus ist absolut kein Mehrheitsding. Absolut nicht. Wir sind hier in der Demokratie, Mädchen. Und da kann nicht einfach entschieden werden, dass von oben irgendjemand kommt und sagt, so, und da muss jetzt intersektionaler Feminismus rein. Diese neue Politikergeneration ist komplett unnütz. Alle Berufe fehlen. Ja, wir aber, werden zurückschicken an den Hersteller. Aber gut programmiert, ne? Alle Buzzwords werden genannt. Ja, aber ich meine, guck mal, das ist doch nur wirklich, ich meine, Array Buzzwords und drüber iterieren und Roboter. Fertig. Also, das kann schon ein relativ kleiner Mikroprozessor, glaube ich. Ja, auf der Kommandozeile. Nee, Entschuldigung, aber Leute, die so denken, wir müssen. Ja. Wir haben Ideen und deshalb müssen ja, wir, was Grün eigentlich halt, heißt, ihr müsst. Müssen, ja, typisch Grün ist doch einfach nur, wir müssen einfach nur entscheiden. Das ist ja immer das Ding, so reden die ja immer. Wir müssen einfach nur, die Willigen müssen jetzt endlich mal entscheiden. Ansonsten weitere Überlegungen gibt es ja nicht. Wir wissen ja schon, wo wir hin müssen. Also einfach entscheiden und machen. Vor allem, das ist eine Grüne. Will ich mir mal erklären, wie wir überhaupt eine Digitalstrategie auf die Beine stellen wollen, wenn wir nicht mal eine Stromversorgung haben, die vernünftig zukunftsfähig ist. Aber die ist dann intersektional. Ja, ja, toll. Also sie funktionieren nicht, meinst du? Ja, das ist ein intersektionaler Schaltkreis. Also du nimmst das Plus und das Minus und das schaltest du direkt zusammen. Weißt du, kannst doch nicht in Plus und Minus unterscheiden, das ist ja binär. Ja. Chris, hör auf. Also hast du eine Intersektion von Plus und Minus, auch bekannt als Kurzschluss. Piep, wo, piep, piep. Zwischen 0 und 1 passen die ganzen Ansprüche irgendwie nicht. Wir versuchen die ganze Zeit schon, die Missbar zu booten, aber die piept nur so komisch, wenn man sie anschaltet. Wenn wir das beschleunigen, dann klingt es auch irgendwann wie. Ja, sprich nochmal. Du hast gerade Demokratie erwähnt, ja, auch darum geht es uns, denn. Digitalisierung erschöpft sich für uns nicht bei der Frage um schnelles Internet. Wenn es um unseren Kern geht, dann geht es um unsere demokratischen Grundwerte, die wir auch in der digitalen Welt verteidigen wollen. Ja, ist alles klar. Ja. Oder wisst ihr, was damit gemeint ist? Also wir wollen eine Verteidigung, eine Strategie machen oder so. Nee, das bedeutet im Endeffekt, alle müssen die Fresse halten, außer sie sagen das, was Miss Bar und ihre Freunde... Ja. Also ich sage, intersektionale Digitalpolitik ist ein Dog-Whistle für stalinistischer Überwachungsstaat. Ganz einfach. Ich sage, weil dann müssen wir alles überwachen, weil wir müssen ja gucken, ob die Leute böse Sachen sagen, damit wir sie bestrafen können. Also müssen alle Kommunikationen gesehen werden. Vielleicht von Menschen, vielleicht von unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, ne? Das war ja mal der Trick. Ja, natürlich, unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Während den Anfängen, Chris... Steuern sind Raub, habe ich dieses Wochenende auf einem Grillfest bei vielen Leuten gehört. So, Leute, weiß ich nicht, ob das gut ist, dass die in unserer Gesellschaft frei agitieren können. Ne? Grüße gehen raus an die Marktradikalen. War sehr nett da gestern. Und deshalb muss unsere Digitalpolitik zwingend eine intersektionale und eine feministische Digitalpolitik sein. Ja, nee. Ah, muss. From my cold Dead Hands kriegt ihr das Internet für euren feministischen Unsinn. Ich dachte, wir sagen jetzt so wie Captain Kirk. Khan! Nee. Der Khan. Also erst kommt der Khan, dann Genghis und dann sie. Weiter. Unsere Welt ist auch zu komplex für Quick-Fixes. Hey. Zu oft schauen wir auf ein gesellschaftliches Problem und glauben, mit einer coolen App oder mit mehr Überwachung wird alles gut. Aber das ist nur Symptombekämpfung und es ist technologische Flickschusterei. Stattdessen brauchen wir eine... Aber sie ist nicht den Hannoveranern. Sonst machen sie ihre Integrate-App wieder weg. Es reicht nicht, die Leute nur zu überwachen. Wir müssen in die Hirne der Leute hinein und dort die schädlichen Gedanken eliminieren, bevor sie entstehen. Ja, genau, dann können sie nämlich gar keine Gedankenverbrechen mehr begehen. Da braucht man die auch nicht überwachen. Wenn du denen die Worte zum Beispiel wegnimmst, um Gedankenverbrechen zu begehen, dann können die ja gar keine. Also wenn du, also wer die Vergangenheit. Entschuldigung. Eine Digitalpolitik, die die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen in den Blick nimmt. Und eben dieser Fokus macht einen relevanten Unterschied, wenn wir zum Beispiel diskutieren über die Chatkontrolle oder über digitale Identitäten. Und darum geht es uns, wenn wir von einer intersektionalen und einer feministischen Digitalpolitik sprechen. Darum geht es uns. Habe ich nicht verstanden. Wenn wir zum Beispiel auf die digitale Identität schauen, darum geht es uns, wenn wir von intersektionaler... Ja, und wir fokussieren auf die gesamte Gesellschaft. Das ist auch sehr gut der Fokus. Ne? Ja. Na klar, die wissen das halt genau, was man tun muss. Ist doch logisch, hat sie ja gut erklärt. Also feministisch muss es sein. Ja, Fokus ist aber eigentlich was zu und was Kleineres. Wir verstehen darunter alles. Wir müssen alles uns angucken, aber nicht überwachen, sondern alles im Blick halten. Und ich will doch die blonde Dame hier, die ihre Hände... sich vors Gesicht hält. Ist auch gut. Jo. der feministischen Digitalpolitik jetzt in der Digitalstrategie verankert ist, ist deshalb richtig und wichtig und ein relevanter Anfang, aber dabei kann es nicht bleiben. Was wir jetzt brauchen, ist eine konsequente Zusammenarbeit mit der digitalen Zivilgesellschaft, die viel zu oft in der letzten Zeit vergessen wurde. Ach so, Ding, Ding, da ist die Zivilgesellschaft jetzt auch gefallen. Ja. Vergessen wurde die also. Wird eigentlich nur Hass und Hetze fürs Bingo. Ja. In der Vergangenheit haben wir Millionen Steuergelder für Projekte ausgegeben, die dann nach wenigen Tagen gescheitert sind. Deshalb sollten wir in dieser Koalition... Die dann nach wenigen Tagen gescheitert sind? Echt, das so? Würde mich mal interessieren, welche da mitgemacht haben. Oh, bitte eigentlich, Jahren oder weiß ich nicht, was sie damit meint, aber... Das war wahrscheinlich Antrag 43 von der Grünen Jugend, Internet ohne Strom realisieren. Das hat sich zerschlagen aus irgendeinem Grund gleich zu Anfang. Ich denke, hat jemand ihnen einfach mal aufgezeichnet, wie es funktioniert. Ja, na ja, gut, wenn also Robert Habeck das jetzt erklären will, dann würde er wahrscheinlich sagen, wir brauchen keinen Strom fürs Internet. Es gibt ja auch dieses Internet of Things, da funktioniert das Internet dann über die Dinge. Die machen sich dann ein eigenes Internet. Los, du Dingen, mach was. Da spricht das Grundlasthuhn dann mit dem Staubsauger und... Und einigen sich auf eine feministische Agenda für die Hauskatze. Endlich die Expertise ernst nehmen und auf sie hören. Denn anders als in der Vergangenheit wollen wir uns nicht zu fein sein, zum eigenen Schaden richtige Hinweise anzunehmen. Vielen Dank. Okay, also wir wollen auch noch Schaden nehmen. Dadurch, dass wir jetzt endlich mal auf die Zivilgesellschaft hören. Das war sehr ehrlich. Ich weiß, es wird mehr wieder als frauenfeindlich ausgelegt, falls irgendjemand von den Relevanten das hier sehen soll. Aber kann man mal, ich würde gerne mal gucken, ob die Dame auch bei diesem Think Tank war. Weißt du, Bei Brand New Bundestag? Ja, genau. Gehen wir doch einfach mal schnell. Ich dachte, bei wie heißt das? Kahn. So viele Kahns wird es ja wohl nicht gegeben haben. Hoffmann, Heinrich, Anton, Nordpol. Ich habe schon geheiratet, da kannst du nicht mehr rausfinden. Ich sehe noch nichts. Okay, so eine junge, hübsche Frau und dann so hohl. Die Sprechblasen absondernd. Mann. Eieiei. Live. Life Search. Erfahre mehr über unsere Abgeordneten, steht hier, genau. Ist das schon Stalking? Nee, ne? Abgeordnete darf man rufen, ne? Ja. Nee, die gehört offensichtlich nicht dazu. Also zumindest nach dem, was ich hier jetzt. Ja, vielleicht ist es beim Schwab mit den Young Leaders oder was? Ich glaube, die leadet noch nicht. In ein paar Jahren. Aber das am Ende war ja geil, oder nicht? Ja, zu unserem eigenen Schaden hören wir auf die Zivilgesellschaft. Ja, super Sache. Also ihr macht das wahrscheinlich mit Augen zu. Macht das doch bitte nochmal. Ich glaube, das haben viele im Chat auch noch. 1000 Ansprüche und so, unglaublich. Jetzt brauchen wir eine konsequente Zusammenarbeit mit der digitalen Zivilgesellschaft, die viel zu oft in der letzten Zeit vergessen wurde. In der Vergangenheit haben wir Millionen Steuergelder für Projekte ausgegeben, die dann nach wenigen Tagen gescheitert sind. Deshalb sollten wir in dieser Koalition endlich die Expertise ernst nehmen und auf sie hören. Denn anders als in der Vergangenheit wollen wir uns nicht zu fein sein, zum eigenen Schaden richtige Hinweise anzunehmen. Vielen Dank. Tatsächlich zwei Schaden. Vielen Dank. Ja, das war wahrscheinlich mit Augenzwinkern gemeint, aber ich finde es lustig. Und vor allem auch diese Gegenüberstellung. Ja. Deswegen wollte ich auch diese beiden Sachen ganz gerne zeigen, weil bei dem einen, der spricht halt Russisch und deswegen ist er natürlich ein Agent und alles ist irgendwie, ne, so, aber die diese ganzen scheiß Passwörter runterreiert und ja, wir müssen alles an die Zivilgesellschaft geben und überall muss unsere ideologische Ausrichtung irgendwie rein. Das ist aber alles total normal und neutral und hat sie sich selber überlegt, ne, ohne irgendwelche äußeren Einflüsse, ist sie ganz alleine drauf gekommen, weil das ja offensichtlich notwendig ist und so, ne. Das ist eine eigene Denkleistung auf jeden Fall gewesen von der jungen Dame, aber das, was der andere gesagt hat, das hat wahrscheinlich Putin geschrieben, ja. Wollen wir nochmal kurz schauen hier? Das ist doch bestimmt das Protokoll hier auch mit bei. Hat sie, glaube ich, schon jemand geschrieben, oder? Ich habe das vergessen. Timmels, Kremmels oder so. Das hilft uns ja nicht viel. Timmels, Kremmels oder wie es heißt. Das war nicht genau. Timon Gremmels, SPD. Was hat Herr Putin Ihnen aufgeschrieben? Super. Ja, und hier geht's weiter. CDU, CSU, Thomas Jarzombek. Knopf von Putin im Ohr. Achso, hast du mir das selber Müller, nee. CDU, CSU. Mhm. Die Simultanübersetzung braucht länger. Holy moly. Was und der Enrico Komning denkt, wie ich gedacht habe. Das ist aber rassistisch. Ja, ich meine, das ist wie mit der Lehrer mit den großen Vorzügen. Man muss das Spiel schon spielen dann auch, wenn die Gelegenheit sich bietet. Zurufe. Ihr Gefasel von Chancengerechtigkeit führt eben nicht zu einem, Zitat, Spitzenrolle im Wettlauf. Digitalisierung, bei der Digitalisierung über Vergangenheit reden. Schankberg, oh Mann. Ja. Alle pöbeln. Ja, dann hab ich euch hier noch den Text mitgebracht von dem Digitalisierungs-Dingsbums. Und da steht dann hier drin, wir beschäftigen uns verstärkt mit Machtstrukturen im digitalen Wandel und setzen intensiv mit neuen Perspektiven und Denkansätzen wie der feministischen Digitalpolitik, whatever it means, whatever it takes, auseinander, um die Risiken und Gefahren der digitalen Transformation besser zu verstehen. Ja. Also weil nichts ist so gut geeignet, irgendwas besser zu verstehen, wie eine ideologische Linse über allem. Absolut. Ja. Ja, es ist noch viel mehr geschwurbel in dem ganzen Zeug hier drin, aber das ist jetzt so das Wichtigste. Unerträgliche, verschone uns. Teilhabe, Gleichstellung, meine digitale Güte. Barrierefreiheit. Gleichstellung. Ja, die sind so eine Macht, die machen das so, ne? Naja, eine Regierung, muss ich sagen. Wenn sie können. Ja, das nächste Mal, wenn ihr eine Narkose haben müsst, wenn ihr ins Krankenhaus kommt, wenn ihr euch was brecht, wenn ihr Blinddarm habt oder eine geschlechtsangleichende Operation vornehmen lassen wollt, solltet ihr in Zukunft immer darauf achten. Eine 7-stündige OP mit Vollnarkose entspricht den Emissionen einer 8000 Kilometer langen Autobahnfahrt. Sagt Arte. Und ich habe da auch schon eine Idee, also man kann ja dann irgendwie den Wahleintrag, also seine Wahlentscheidung vielleicht auf der Krankenkassenkarte eintragen lassen, sodass dann halt Leute, die kein CO2 aus politischen Gründen gegen CO2 sind, dass die dann halt ohne Narkose behandelt werden, gucken, wie weiter die Opferbereitschaft auch geht einfach. Wie viel bist du bereit zu tun? Ja? Ja, man kann doch auch mal mit der Knochensäge an einen ran, ohne, ich meine, ja, einfach ein bisschen zusammen. Solidarität, würde ich sagen. Ja. Das wäre solidarisch, glaube ich. Das sollte man schon tun, ja. Auch mal ohne Betäubung. Oder einfach Alkohol rein in die. Ja, der Dan sagt, das kann man vorher ankreuzen mit oder ohne Betäubung. Ich möchte aber nicht, dass die Leute das ankreuzen können. Ich möchte meine, wenn die so einen Unsinn hier, ja. Wir müssen einfach entscheiden, dass das jetzt mal passiert. Wir brauchen eine intersektionale Betäubungspolitik, die Nachhaltigkeit mitdenkt. Ja, aber auch die betroffenen marginalisierten Gesellschaften nicht in den Narkosehintergrund rückt, sondern wie ist das, eine siebenstündige OP, wie ist das, wenn ich dann Das sind 8000 Kilometer, das kann man sich auch irgendwie umrechnen in Erdumfang oder so. Das ist dann halt eine 35-stündige, da kannst du einmal um die Erde fahren, um den Äquator, weißt du, oder so. Das ist ein bisschen griffiger, ja. Ja, ich meine. Und warum? Ich meine, ja. Und dann steht halt in dem Artikel dazu, steht, dass diese Gase halt über die Krankenhausdächer normalerweise irgendwie abgeleitet werden. Ja. Da frage ich mich, warum hat man da nicht schon lange, wenn das wirklich so schlimm ist, warum hat man da nicht schon lange eine Lösung gefunden, die irgendwie wieder aufzubereiten oder irgendwie für die Industrie oder was auch immer? Also das, warum pustet man die immer noch einfach raus? Seid ihr doof? Ja, es geht doch vor allen Dingen immer darum, also nur um es nochmal gesagt zu haben, dass doch die Emissionen einer Autofahrt dadurch entstehen, dass man eben tief aus der Erde irgendwelche uralten Sachen rausholt und die dann verbrennt. Das ist eben dann überflüssiges, verbranntes. Aber so eine OP, die ist ja nicht überflüssig. Also hat man das Zeug doch vorher eingesammelt und gewonnen und so weiter, das Gas. Das war doch eh da. Also, ne? Ja, aber das andere, das war nicht da. Da wollen wir noch was vermeiden, was irgendwie die Saure, was eben dann überflüssig zusätzlich ist sozusagen und nicht. Ja, sowas, was man eben braucht, um zum Überleben. Also der Chat hat schnell hier das CO2-Kontingent zur Sprache gebracht. Das, ja, finde ich auch okay. Ja, jetzt bist du halt irgendwie im Urlaub gewesen. Wenn du dir im nächsten halben Jahr das Bein brichst, dann Knochensäge ohne halt. Mich wundert ja schon, was dir wichtig, dass sie hier gar nicht darauf hinweisen, dass so eine Betäubung wird ja abhängig vom Körpergewicht und Körpergröße vorgenommen. Fettshaming, Chris, Fettshaming. Nee, ich wollte jetzt eher hinaus auf Männer sind ja größer als Frauen, also brauchen die ja noch viel mehr Emissionsschädigung während ihrer OP. Und ja, ist auch ein guter Punkt hier von Oscar Wilde, wenn er meint, dass sie bei einer 7-stündigen OP nicht mehr mit Gasen arbeiten. Da werden andere Mittel genommen. Das stimmt wahrscheinlich. Tja, keine Ahnung. Tja, Arte. Früher auch mal einer meiner Lieblingssender gewesen. Meine Filmauswahl ist heute noch gut und die Dokus sind auch schön, aber politisch sind die auch so auf Linie, das ist kaum zu ertragen. Ja, ich habe es auch irgendwann nicht mehr ausgehalten. Ich gucke eigentlich nur die Konzerte, die sie da haben. Alles noch nicht so schlimm wie Kulturzeit, aber das ist immer die größte Enttäuschung in meinem Leben, glaube ich, TV-mäßig. Und jetzt wird's kalt. Dö. Sagt der RBB, Schwimmbäder in Berlin werden jetzt nur noch auf 26 Grad geheizt. Hä? Die Schwimmbäder, die ich kenne, sind 23 Grad. Was sind das für Warmduscher in Berlin? Keine Ahnung, aber die sagen dir, das wäre relativ kalt. Auf Das Wasser ist 20 Grad. Lediglich. Ja. Selbst für einen Leistungssportler ist es kalt. Was ist mit euch los? In Berlin ist das so. Das ist Berlin, das ist kalt. Ich war ein Leistungssportler, der schwimmt 3 Bahnen, dann ist die Maschine eh so warm. Wir reden ja auch schon von Celsius, ne? Nicht von Schaden. Die war, Mann. Ja, was hatten Sie hier? Ja, das ist der tolle Satz hier. Viel hänge in der Schwimmstunde dann von Schwimmlehrenden. Oh Gott. In Anführungsstrichen, der Übungsleiter muss die Kinder beobachten. Da gibt es körperliche Merkmale. Da gibt es körperliche Merkmale, die auf Unterkühlung hinweisen. Blaue Lippen zittern, insbesondere bei Kindern, die wenig Unterhautfettgewebe haben. Ja, Kacke, kennt doch jeder, der früher im Schwimmbad war, dass manche Leute halt so lange drin geblieben sind, bis sie gezittert haben. Selber schuld. Also. Ja. Man muss halt alles in Maßen, das Dosis machen. Ja, und die sagen ja halt eben auch, dass sie, wenn sie so einen Unterricht haben, sich halt nicht so viel bewegen. Die warten dann darauf, dass sie irgendwie drankommen und so. Und insofern scheint das schon ein Problem zu sein. Man könnte darauf achten, die Kinder ein bisschen mehr in Bewegung zu halten. Wenn es nicht mehr gehe, müsste man sie warm duschen schicken. Ist halt schwierig mit 30 Kindern in einem Becken. Aber wenn die erst einmal warm geduscht haben, kriegt man sie ganz schwer ins kalte Wasser zurück. Das glaube ich auch, weil dann ist ja der Unterschied dann wieder noch schlimmer. Was macht der Unsinn? Also erstmal warm duschen und dann wieder, also vorher hat man, ich habe früher kalt geduscht, bevor ich ins Becken gegangen bin, damit das Becken halt nicht so kalt scheint. Ja, eben, aber die schicken die jetzt warm duschen, damit sie sich wieder erholen von dem kalten Wasser und dann ist das Wasser erst recht kalt. Generation Weichei. Da nicht das Bild von Franziska Giffey gesehen, wie sie den Marathon eröffnet hat? Ja, jemand hatte es mit der Unterschrift versehen, das letzte, was bayerische Steuerzahler sehen, bevor sie ihr Geld abgenommen bekommen. Fand ich lustig, wie sie mit der Pistole da stehen. Schau nachher nochmal, ob ich das finde. Aber gehen wir erstmal weiter. So, Kinder, und jetzt erschieße ich die bösen Nazis, die unsere Demokratie bedrohen. Peng? Ja. Der WDR Peng. Hatte doch neulich schon so eine Geschichte mit dem Fernseher aus Zimbabwe, mit dem Erfinder des Strom- oder energieliefernden Fernsehers. Und hier haben jetzt angeblich wieder Erfinder was entdeckt. Nämlich haben sie ein Patent, zwei Männer wohl, ein Patent für ihre Entdeckung angemeldet. Die Anton lebt immer noch fasziniert. Wir brauchen kein Licht, wir brauchen keinen Wind, wir brauchen kein Ladegerät. Allein die Umgebungstemperatur genügt, diesen Speicher zu füllen und als elektrische Ladung, elektrische Energie wieder auszugeben. Das ist fantastisch. Ich imaginiere in 50 Jahren eine Klimabewegung, die irgendwie dafür sich stark macht, möglichst CO2 in die Atmosphäre zu blasen, damit es wieder wärmer wird, weil die ganzen elektrischen Ladegeräte die Temperatur aus der Atmosphäre genommen haben. Schweden wird zufrieren, wenn wir nichts tun. Auf jeden Fall beugen sie sich über ihre Erfindung, hauchen da drauf und dann kommt da angeblich Strom raus. Spannungsmessgerät anschließen. Ja. Das Messgerät schlägt sofort aus. Ist wahrscheinlich ein Millivolt oder so Bereich. Als sie das Modul an dieser Stelle, die sagen jetzt wenigstens nicht, dass sie damit einen ganzen Fernseher irgendwie, also dass man da irgendwie eine Spannung draufkriegt, das denke ich mal schon. Ne? Weil im Endeffekt. Genau. Ja, aber das ist halt die Frage. Was sowas dann tatsächlich ausmacht, ne? Was man damit jetzt hier halt so ein Grundlagenexperiment und die Frage ist halt, wie viel Wirkungsgrad, wie groß kann man das skalieren und so weiter und so fort. Gar nicht. Klar. Ne? Ja, aber wahrscheinlich nicht so wirklich. Ja, was ja auch ganz interessant war, war, dass das wohl so ein Nebenprodukt von dem, was sie eigentlich gemacht haben, was wohl jetzt auch schon in Serie geht irgendwie, nämlich den super sauber Diesel. Okay. Da haben sie ein Verfahren für einen besonders sauberen, verbrauchsarmen Diesel entwickelt. Ja gut, das wird ja dann alles verboten und darf nicht mehr benutzt werden. Der wird inzwischen in größeren Mengen produziert und soll noch dieses Jahr an den ersten Tankstellen in Rheinland-Pfalz verkauft werden. Also, liebe Rheinland-Pfälzer und unseren Zuschauern, freut euch auf den Superdiesel, den ihr nicht mehr tanken dürft, weil wir ja alles elektrisch haben wollen. Das ist doch auch eine falsche Bezeichnung. Super Diesel, da verwirrt die Leute doch nur. Die wissen dann nicht, danke Diesel, hast du Lauterbach. Ein super sauber, Herr Lauterbach. Ah. Ja, und der Bosch-Chef hier warnt, dass man bei E-Autos den gleichen Fehler machen könnte wie beim Gas aktuell, nämlich dass man sich zu sehr auf eine Technologie einschießt, sondern ja, eine Variante einschießt, nämlich eben die E-Autos. Abgesehen davon, dass das jetzt auch noch gar nicht so sinnvoll ist, weil auch das meiste doch mit Kohlestrom gespeist wird, die meisten E-Autos. Ja, wie gesagt, ist die Warnung davor, dass man sich so spezialisiert, finde ich nicht verkehrt. Ich meine, das heißt zwar immer die ganzen Technologien, die alten Technologien, die würden sowieso vom Markt verdrängt, aber so lange wird ja nicht abgewartet. Das wird ja mal verboten vorher. So habe ich jedenfalls den Eindruck. Ja, und das muss ja nicht sein. Denn die Nachfrage nach anderen Sachen kann durchaus auch Sinn machen. Ja, was weiß ich, zum Beispiel E-Fuels und so weiter. Ja. Und das mahnt der Bosch-Chef hier an. Die Bosch-Leute haben auch ganz gute Aggregate mittlerweile im Angebot, was Bio-Zeugs angeht, zu verbrennen und so. Aber ja, das ist ein anderes Thema, das hatte ich ja schon mal nicht gehört. Elektrisch fahren macht schon Bock, das ist nicht immer. So fixieren darauf sollte man sich nicht. Ich glaube, da hat er einigermaßen recht. Der Buschmann. Der Woke-Teil von mir möchte jetzt argumentieren, was weiß denn jemand, der Bohrmaschinen herstellt über Autos? Ist ja voll nicht der Experte, mal mega. Aber total cringe, mega cringe. Also nicht Black und Decker? Ja, als nächstes sehe ich schon, kommt die Petition. Gegen E-Autos? Nee, für Atomkraft. Chris, schau doch mal weiter. vielleicht Chris gerade kurz abwesen. Wir machen ein Zwischenprogramm einfach. Ist er schon elektrisch gefahren? Nee, aber mit Gas bin ich schon gefahren. 270. Und habe dabei Angst gehabt, weil mir 270 einfach zu schnell ist. Ja, das ist viel, ja. Ja, hier werden noch Unterzeichner gesucht für die Stuttgarter Erklärung bzw. die Petition dazu, die die Aufhebung der Atomausstiegsparagraphen fordert. Vielleicht ist das ein bisschen pauschal, weil da ziemlich viele Gesetze zugehören, die auch irgendwie allgemein den Betrieb der Atomkraftwerke wohl regelt. Aber jetzt haben die Deutschen ja auch 2 oder 3 neue Atomkraftwerke erworben, wohl in Schweden oder so. Weiß nicht, ob sie das dann vielleicht eh nochmal überarbeiten müssen, bin ich nicht ganz sicher. Aber es sind auf jeden Fall hier bei der Petition, wo auch schon ziemlich viele Professor und Doktor unterzeichnet haben, wohl noch nicht genug Unterzeichner dabei. Ja, das stimmt wohl. Weil das braucht irgendwie 50.000 oder so. 50.000, damit das irgendwie angenommen wird. Und es ist auch nicht mehr viel Zeit. Richtig. Also bis zum 14.10., glaube ich. Ja, ja, steht da ja auch. So, da, aber da steht ja noch einiges offen, 35.000. Ja. Ja, da ist das sinnvoll fand, wollte ich dann doch mal. Ja, wo sind die Leute, die in Deutschland angeblich, wo die Mehrheit sagt, wir wollen das weitermachen? Wo ja, hat vielleicht noch keiner so richtig mitbekommen, deswegen könnt ihr ruhig ein bisschen Werbung für machen. Also ich habe es unterschrieben, die Woche schon. Und ja, würde ich schon sagen, macht vielleicht Sinn. Gut, ich meine, klar, also das heißt, ist ja nicht bindend, ne? Das bedeutet ja nur, dass sich der Petitionsausschuss dann damit befasst. Ja, das und aber es wäre auf jeden Fall was, wo sie dann halt alle drauf zeigen können und sagen können, die Leute wollen das ja im Endeffekt. Also zumindest ein signifikanter Teil von Leuten haben da Interesse zumindest dran. Ist also der Anstoß, dass man es ins Gespräch bringt und in die Diskussion bringt. Ja. So, und das sollte dann schon auch nochmal ein bisschen ernsthafter durchgetaut werden, finde ich schon. Genau. Deswegen unterstütze ich das. Achso, und unsere Klimakids haben sich jetzt auch auf die etwas härtere Schiene verlegt, habe ich den Eindruck. Die haben hier ein Braunkohlekraftwerk blockiert. Und zwar wohl das drittgrößte Kraftwerk Deutschlands oder so. Und wenn die sowas im Winter machen, und das fällt wirklich aus in dem Fall, wie das wohl hier auch ausgefallen ist, deswegen spricht der Betreiber auch von einem Angriff auf die Versorgungssicherheit. Nach der Blockade des drittgrößten Braunkohlekraftwerks in Deutschland durch Klimaaktivisten hat die Polizei in Jenschwalde in Brandenburg mit der Räumung begonnen. Die Beamten waren mit einem größeren Aufgebot im Einsatz und nahmen mehrere Aktivisten in Gewahrsam. Die Betreiber LEAG hat zeitweise 2 Kraftwerksblöcke runtergefahren. Gegen Mittag waren 3 von 4 Blöcken wieder am Netz okay und produzierten dann Strom. Zu Stromausfällen kam es nicht, heißt es. Brandenburgs Innenminister Michael Stübken von der CDU verurteilte die Blockade als Sabotageakt. Ja, es kann aber dann eben auch zu Ausfällen kommen. Zumindest hier die 2 Dinge haben sie heruntergefahren. Ja, ich finde, das ist ein bisschen übertrieben, was sie da abziehen. Einfach. Und die kommen aber auch gut dabei weg. Das ist zeigt dann vielleicht nochmal die nächste, übernächste Nachricht. Die werden ja noch gelobt in den Medien ständig. Also in den Medien werden die ja noch gelobt. Dann wird gesagt, es ist toll, dass die, was die machen und wie die sich engagieren und schnickschnack. Ja, die sorgen ja auch nur dafür, dass das endlich ernst genommen wird, das Thema. Ne? Und nicht diese dämliche Wirtschaft immer nur. Diese Furchtbare, die uns alle umbringt. Ja, aber das hat auch überhaupt nichts mit irgendwie... Geschrieben von meinem iPhone. Ja, oder ja, bezahlt von Papa vor allen Dingen und seinem Job. Aber das hat auch nichts mit Desinformation irgendwie zu tun oder mit Kaputtmachen von unseren Sachen, uns abhängig zu machen von anderen Dingen oder so. Ne? Das überhaupt nicht, kein bisschen. Ja, und dieser Herr hier, der ist ganz schön heftig verurteilt worden. Der ist mit seinem Auto wohl ein bisschen, also langsam vorwärts gefahren und hat den Blockierer berührt mit der Stoßstange. Und dafür ist er verurteilt worden wegen schweren Eingriffs in den Straßenverkehr oder was das hier war. Und 150 Tage Haft beziehungsweise 10.500 Euro Strafe. Gut, das hängt natürlich auch vom Gehalt ab. Im anderen Fall ja, aber Nötigung, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und versuchte gefährliche Körperverletzung ist das. Achso, und das war jetzt nur die Forderung vom Staatsanwalt, ne? 10.000. Ja. 6.900. So. Okay, 90 Tage. Der hat auch ihn nur wegen. 90 Tage ist auch wieder knapp unter der Strafbarkeitsgrenze, ne? 90 Tage. 91 bis strafbar. Es ist also bist du nicht was ein Eintrag oder sowas. Okay, dann auch nur die Nötigung dann und das andere nicht. Ja, gut. Weil Eingriff in Straßenverkehr, ne? Ja, ganz schön heftig. Eingriff in Straßenverkehr ist ja eher das, was die Feinis da machen. Und er hat sich ja auch euch gezeigt, Ersttäter. Also da war auch eigentlich, das war eine völlig übertriebene Forderung, finde ich, von dem Staatsanwalt. Unsinn. Ja. Im Vergleich dazu haben wir hier halt die, also irgendwelche Kinder, das waren jetzt nicht die gleichen, denke ich mal. Und das endet dann hiermit: schlussendlich verurteilt die Richterin die drei Angeklagten wegen Nötigung als schuldig. Sie erhalten eine Verwarnung. Das mildeste, in Anführungsstrichen, Zuchtmittel im Jugendstrafrecht. Zwar seien die Ziele der Aktivisten in Anführungsstrichen billigenswert, trotzdem seien ihre Handlungen strafbar, begründete sie, die Richterin, ihre Entscheidung. Der Notstandsparagraf greife nicht, denn darauf haben sie sich nämlich bezogen, da die Aktivisten weniger drastische Mittel zur Verfügung stünden, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Luca T., das ist einer von denen da, glaube ich, gewesen, bezeichnete die Verwarnung als Freispruchleid, oder was der Anwalt war, glaube ich. Er werde weiter an Aktionen des zivilen Widerstands teilnehmen. Ja, da war es doch nicht der Anwalt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Angeklagten und ihre Verteidiger wollen noch diskutieren, ob sie dagegen Rechtsmittel einlegen wollen. Also ob sie nicht doch noch einen Freispruch haben wollen, statt nur einer Verwarnung oder was. Jo, am besten. Ja, es ist so übel, weil den Freispruch haben sie nämlich gefordert für ihre eindeutige... die haben es ja im Endeffekt zugegeben, dass sie das gemacht haben, was sie gemacht haben. Und es ging ja eigentlich nur darum, dass sie sagen, ja, aber unsere hier... Wären Notstand. Ja, also wenn man beides als eine Nötigung oder so einschätzt, da käme ich ja noch nicht klar. Aber die unterschiedliche Strafmaße hier, das ist ja ein Lachen. Ja, gut, das eine ist natürlich auch Jugendstrafrecht. Die sind ja auch alle über 20, die muss man nicht nach Jugendstrafrecht abhandeln, ne? Muss man nicht, kann man. Ja, und selbst wenn, dann muss man denen ja trotzdem nicht das mildeste Mittel geben, nämlich eine Verwarnung. Ja. Das ist ja gar nichts. Ja, allerdings. Also, das sind nicht mal Sozialstunden oder irgendwas. Wir hatten ja eben den Herrn, der gesagt hat, in seinem abschließenden Ding, ich mache das nicht wieder, wenn das nächste Mal das passiert, mache ich den Motor aus und warte auf die Polizei. Und hier haben wir jemanden, der sagt, nee, ich mache das weiter, weil ich habe das Recht dazu. Ja, und eigentlich ist das ein Freispruch leid, aber wir brauchen noch einen Freispruch komplett, weil Notstand. Ja, aber so ist es doch mit denen. Die sehen nur sich und die sehen die Gesellschaft nur als Mittel, nicht als sich selber als Teil. Ja, das läuft ja an deutschen Gerichten. Ne? Das weiß ich nicht. Kann ja auch nicht richtig sein, wenn die Richter da irgendwie Richterrecht schaffen, sozusagen. Ja, whatever. Nächstes Thema hier sind die Chinesen oder beziehungsweise der chinesische Außenminister, der sich mal zu dem Russland-Ukraine-Konflikt äußert. Und zwar in der Form, dass er sagt, wir möchten mal, dass er langsam zu Potte kommt, euch irgendwie zu einigen da. Weil wir uns eigentlich auch nicht auf irgendeine Seite stellen wollten und uns ja bisher auch nicht gestellt haben. Notwendig seien faire und pragmatische Friedensgespräche, sagte der chinesische Minister, die legitimen Sicherheitsbedenken aller Parteien müssten berücksichtigt werden. Punkt um. Finde ich nicht dumm, finde ich nicht schlecht. Also ist zwar jetzt hier eines der wenigen Sachen, die man so mitkriegt und dementsprechend macht es dann vielleicht auch ein bisschen Eindruck oder so, aber ich finde es auch nicht schlecht, halt, dass das mal kommt von da. Ne? Wir rufen alle betroffenen Parteien auf, die Krise zu verhindern. Habt ihr dieses Chinese Coup-Ding mitgeschnitten? Irgendwie die letzten Tage ging auf Twitter ganz, ganz erheblich Hashtag Chinese Coup, also ein Putsch in China rum und der Xi wäre angeblich in Hausarrest und was weiß ich. Da hat man wieder gesehen, mit wie wenig. Es gab nämlich eigentlich nur irgendwie ein Zitat von irgendeinem indischen Politiker, der irgendeinen Unsinn geredet hat. Und die Twitter-Maschine hat da draußen einen Staatsstreich in China gemacht, das Militär übernimmt die Kontrolle und so weiter und so fort. Bisher ist es nicht passiert, kann natürlich auch immer noch passieren. Das hängt ja wahrscheinlich auch im Zusammenhang. Ne? Warte bei der UN-Generaldebatte vor einer Einmischung in die Taiwan-Frage. Wir müssen die strategischen Aktivitäten im Zusammenhang mit der Unabhängigkeit Taiwans mit aller Entschlossenheit bekämpfen. Und energischen Schritte unternehmen, um uns einer Einmischung von außen zu widersetzen. Ja, sicher, das war nicht alles, was er gesagt hat. Das mit Ukraine, Russland. That's all she wrote, folks. Ja, und das hier hat der Preis eingereicht. Das ist ein Video aus Brasilien, das zeigt, wie leicht Sportler heutzutage Massenpanik auslösen können. Hier sehen wir eine Gruppe Jogger, die vorbeikommt. Und im Zeitalter von Messermännern und was weiß ich, denkt der Rest der Leute, es handelt sich um eine Flucht vor irgendetwas. Das ist ein Fried. Ja, bestimmt eine Bombe. Ja. Geht in den Wald. Lest Miete pro Kopf von Knicklicht. Geht auf thatsafespace.net, fördert, was der freie Dienst, schmettert, was hier schadet. So, da haben wir das alles durch. Können wir ein bisschen quatschen über die Frau Giffey. Ich auf Twitter, ich auf Instagram. Bang! Bang, bang! Ich sehe es schon vor mir beim nächsten Amoklauf. Wird dann hier. This is Corinna Meyers from Dingenskirchen. She killed 4 people in cold blood. Ja, genau. Also, ich meine. Die Memes schreiben sich von selber, ey, die toten Augen von London. Ach du meine Güte. Super. Bang, bang, shut me down. Bang, genau. Bang. That awful sound. Bang, bang. My Berlin shut me down. Aber war ja diesmal gar keine Wahlen während des Marathons, die man damit irgendwie... Gibt einen interessanten Artikel auf Tiches Einblick, den ich heute dann nicht mehr eingereicht habe, darüber, wie viele Stimmen halt eigentlich wirklich ungültig sind in Berlin. Wenn da jemand sich für interessiert, also das scheint eine absolute Shitshow zu sein. Ja, die sind da ja auch gut dran. Ne? Ich meine, klar, weiß ich natürlich nicht, aber die scheinen ja schon ordentlich was reingesteckt zu haben an Nachforschung und auch an der Stelle wieder, ne, das wäre auch so ein Ding, was mir sofort einfällt. Was ist mit diesem öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Na, die sind doch angeblich so wichtig für unsere Demokratie und alles. Warum? Na, und die RBB wurde jetzt auch so gelobt, weil sie sich ja intern mit diesem Schlesinger-Scheißdreck da irgendwie beschäftigen. Als ob das irgendwie wichtig wäre. So. Ich meine, das ist auch wichtig, aber es ist doch bei weitem nicht so wichtig, wie diese wo der Vorwurf der Wahlfälschung da im Raum steht. Da muss man sich doch damit vom früh bis spät beschäftigen. Der Oscar Wilde-Fan hat natürlich völlig recht. Die einzige vernünftige Caption hierfür ist: So, jetzt reden wir alle nochmal darüber. Wer von euch glaubt, dass ich bei meiner Doktorarbeit geschissen bin? Kennen Sie den Film Fuck You Goethe 3? Wenn nicht. Ich habe gesagt: Kennen Sie den Film? Schauen Sie mich an. Schauen Sie mich an. Schauen Sie mich an. Naja, ist ja kein anderer da, nicht? Schauen Sie mich an. Oh Gott. Ich wünsche mir gerade einen Martin Scorsese-Film über Mafiosi, die alle mit deutschen Politikern besetzt sind. Das wird schon gehen. Ich lege dir deinen toten Pferdeschädel ins Bett, wenn du dich nicht impfen lässt, Lucio. Bei mir, ja, bei mir ist auch der Strom ausgefallen. Aber ich krieg die letzten Nudeln, Motherfucker! Blam, blam, blam, blam. Und Peter Altmaier spielt, wie heißt er? Na, Tommy. Was? Komisch, was meinst du? Komisch, bringe ich dich zum Lachen oder sehe ich irgendwie merkwürdig aus? Ha? Ha, was meinst du? Aber wir kämpfen zurück, sage ich da nur. Ja, wir kämpfen echt, also die Weltraumaffen sind die einzigen Amazonen, die zurückkämpfen. So, ihr kennt auch Sachen. Ja, Lauterbach schläft mit den Fischen, da hast du völlig recht. Ja, ist eigentlich nicht mehr anders zu ertragen als mit Lachen, der ganze Unsinn. Also ich habe heute mit Freunden drüber gesprochen. Ein Freund von mir, der hält sich völlig aus, also der guckt keine Nachrichten mehr. Der hat für sich entschieden, dass er den ganzen Hassel nicht mehr will. Der kriegt dann nur, wenn er mit mir oder anderen Freunden zusammen ist, kriegt er halt so Brocken mit. Und heute habe ich ihm das von Ricarda Lang erzählt, dass die uns sagt halt, aus einer Krise kann man sich nicht raussparen. Und dann kommt also so eine N20erin an, die nie in ihrem Leben gearbeitet hat und will mir weismachen, sie wisse irgendwas über Krisenlösungen, wirtschaftliche Krisen, Energiekrisen, ähnliches. Es ist so traurig. Und mein Kumpel meint halt auch, ich kann das nicht mal. Ich würde den ganzen Tag irgendwie, wär ich unter Strom und würde ich durchdrehen und so. Ich meine, ich habe auch gesagt, wir werden das hier zu einem Teil los, aber ich kann das durchaus verstehen, wenn jemand gesagt, ich kann mir das gar nicht mehr angucken, weil ich komme mir komplett verarscht vor. Natürlich, selbstverständlich, ja. Heute habe ich nur gesehen, wie sie uns gesagt hat, von wegen dieses Nationalistische, dass wir auf unsere Wähler hören müssten oder so, das gilt nicht. Wir stehen hinter der Ukraine. Okay. Ist jetzt ja, also nationalistisch. Die haben Demokratie alle fundamental missverstanden. Die haben wirklich, sie sind wie Erdogan. Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufspringen, um unsere Windräder aufzustellen. Das ist wirklich so, leider. Noch 2-3 Jahre, dann sind wir fertig damit. Dann haben wir alles erreicht. Unsere Energie ersetzt durch Wind. JM sagt, ohne Preis war es mir zu heiter, ja. Priceless. Priceless, ja. Ja, apropos ohne Preis, ich werde die nächsten 2 Wochen nicht da sein. Es tut mir wirklich sehr leid. Aber familiäre Dinge, der Oktober ist bei mir immer sehr familiär, aber den Rest des Jahres sage ich dafür zu. Ja, mal gucken, ob wir einen anderen Prominenten hier reinbekommen. Ich hab ja was Schwäbisches gehört. Wir werden mal sehen, ob sich das auch so manifestiert. Ich habe nichts versprochen. Ich habe nur gesagt, wir hoffen. Ja, das stimmt. Ja, was gut ist, nächste Woche geht nicht in den Wald. Ja. Hört, was der Freiheitsdienst zerschmettert, was ihr schadet. Lass uns nicht ändern. Auf keinen Fall gendern lassen. Oktoberfest, sagt hier jemand. Nee, Oktoberfest. Da gehen wir nicht hin. Das ist nichts für uns. Und wir alle anderen da, ne? Diese Öffner da. Hol ich mir doch noch Corona von den Grünen. Das will ich nicht. Die lachen einen so an und dann zack, bist du krank. Macht's gut.